Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Weiß jemand, was mit Uwe ist? Der kommt erst um 21:30, hat er gerade in den Chat geschrieben vom Pat. Er hat auch einen Dialog der Generationen, Vor-Ort-Termin. Okay, ich hab da geschrieben auf der Mailingliste, nichts groß vorbereiten können. Ich habe zwischendurch halt auch Kinder. Müssen wir jetzt irgendwie im laufenden Betrieb heute machen. Also auch wenn jetzt irgendwie RT ist oder noch irgendwelche Themen dazukommen, dass wir die dann halt da fließend mit reinpacken. Aber lass uns nicht irgendwie zerfasern heute. Okay. Obligatorische Frage, wer macht Protokoll, wer möchte Leitung machen? Ich mach Protokoll. Okay. Ich mach Protokoll, Packi weiß nicht, wann er kommt, da kann ich den mal wieder machen. Ja, den habe ich gerade, als ich mich hier eingeloggt habe, habe ich den in irgendeinem anderen Kanal gesehen. Auf Bundesebene VL, was ist da jemand? Vortragsleitung? Versammlungsleitung. Versammlungsleitung, shit, ja. Er behauptet, er hat BP-Orga-Besprechung. Das wird wohl das sein. Ja, okay, der ist wichtig, dann wollen wir ihn da nicht stören. Tragt ihr euch eben kurz bei den Anwesenden bzw. die Abwesenden bei entschuldigt oder unentschuldigt ein? Ich hoffe, die Liste ist jetzt komplett. Also ich habe die letzte Mal wirklich versucht, penibelst aktuell zu halten. Okay, Tagesordnung haben wir in dem Sinne eigentlich noch nicht, sondern das, was jetzt halt hier im Patch steht, ohne das große jetzt alles im Detail schon zu kennen. Habt ihr Fragen zum Protokoll vom letzten Mal? Ich habe nur eine einzige Frage. Im Protokoll vom letzten steht kein einziges Wort, eine Silbe zur GEMA-Aktion. Ist sie da echt nicht vorgekommen? Nee, die haben wir besprochen. Also das weiß ich, aber Daniel war nicht da, das weiß ich auch. Ja, vielleicht verwechsel ich das. Vielleicht verwechsel ich, dass das Daniel da nicht drin stand, aber ich habe das Protokoll mir gerade angeguckt und meine, da hätte ich nichts drin gefunden. In der letzten Sitzung vor der Agenda-Setting-Aktion dieses Landesverbands. Aber weißt du denn, ob Backschafter kommt? Weil ich weiß nicht, die muss man doch beaufsichtigen beim Staubsaugen. Ach, der braucht da Beaufsichtigung für? Würdest du Bernd mit dem Staubsauger allein lassen? Ja, ich habe ihn nicht geheiratet. Sie hat das getan. In deiner Wohnung jetzt, meine ich. Setz dich Adressatenbezug einfach mal in. Ich würde so gut wie jeden in meiner Wohnung staubsaugen lassen, solange ich es nicht bin. Ah ja, gut. Okay, also zum Protokoll kann ich nicht viel sagen, das Wiki leckt, wie doof. Wiki ist schon seit über einer Stunde fast gar nicht mehr on. Hast du den Link vom Wiki? Ich guck mal, ob es im Wiki-Mirror schon drin steht. Ich habe unten nochmal angelegt mit Gäste, falls jemand Gast. Aber Radbert, du hast recht, wir haben das nicht mehr besprochen letzte Woche. Ich habe mich da nur im Protokoll orientiert. Ja, gut, egal. Zur GEMA-Aktion. Ich habe gerade die ganzen Menschen halt alle noch mal kurz eben angemeldet, ob wir das mal kurz eben noch besprechen wollen. Wie wir da jetzt weiter vorgehen und vor allen Dingen als erstes, was wir da noch für Ziele erreichen können. Ja, wenn ich mal auf die GEMA-Seite gehe von Daniel, der da angelegt hat, haben wir inzwischen noch weitere Ansprechpartner dazu gewonnen. Ungefähr 5 sind allerdings vergleichsweise neu an Bord. Wer von denen ist hier? Chris Nissen, der war gerade, ja, da ist er. Ist ja in Mobil, genau. Gabriel Heinzmann, ist der hier? Sieht nicht so aus. Martin Ziroth, ist der schon da? Der Carb? Nee. Aber wir hören uns gerne auch wieder. Nicht, ne? Masch ist hier. Gut. Masch ist da. Oh ja, hervorragend. Gut. Ja, habt ihr als erstes irgendwelche Fragen zu der GEMA-Aktion, wie ihr vorgehen sollt? Nö. Super, hervorragend. Eine Frage habe ich, und zwar, wie sollen wir vorgehen, wenn wirklich kein Laden mitmachen will? Ist dir das echt passiert? Ja, also nicht nur mir, sondern allen hier in der Region. Es gibt keinen Laden, der mitmachen möchte, was dann dazu führt, dass es vielleicht auch wenig sinnvoll ist, die Flyer, die wir jetzt haben, zu verteilen, also in den Läden. Dann bringst du mit nach Bochum. Also wenn ihr das, einmal könnt ihr sie sicher mit nach Bochum bringen, aber wenn die selbst nicht mitmachen wollen, wenn die euch gestatten, Flyer auszulegen, könnt ihr immer flyern. Vielleicht nicht alle hinlegen oder was, ne? Oder nur ein paar, aber wenn die da liegen, dann können die Gäste sie sich angucken. Dann können die den Wirt fragen, hör mal, hast du nicht auch hier, du hast hier den Flyer rumliegen, was ist denn das hier, ist das GEMA-frei? Ne? Und mit ein bisschen Glück kriegen wir dann wenigstens Gesprächsstoff in Gang. Und wenn die euch gestatten, das Plakat aufzuhängen, ich habe einen Wirt in Meschede, der hat auch kein Problem mit der GEMA, aber ich durfte das Plakat da aufhängen und flyern. Ne? Und dann konnte ich auch ein Foto machen von denen, zack, und schon habe ich wieder ein Foto von einem Wirt, der wenigstens Solidarität zeigt, dass der nicht bei der Aktion mitmacht, brauchen wir nicht an die große Glocke hängen, zack, wir haben ein Foto mit einem fröhlichen Wirt mit dem Plakat in der Hand. Manfred, du hast dich ja jetzt hier für Wesel eingetragen, hattest du auch schon einen Flyer bestellt? Nein, ich kriege auch keine mehr, deshalb wäre meine Frage, du bist ja morgen in Düsseldorf, ob jemand vielleicht nach Düsseldorf mitnehmen könnte und dir überreichen. Organisator okay. für Düsseldorf ist, steht auf der Liste drauf, habe ich euch den Link von der Liste schon noch reingepastet? Moment, ist der Düsseldorfer Mensch ist, da haben wir jemanden. Patrick Schiffer. Patrick Schiffer, der Paki, der gerade bei der BPT-Orga ist. Der ist aber heute Abend sicherlich im Mumble nochmal irgendwann zu greifen. Ja, ich bin oder morgen aber auch nur im Landtag, ne? Und habe davor und danach nicht so viel Zeit. Versucht euch mal irgendwie am besten über Twitter irgendwie zu verabreden oder so, falls der noch Flyer hat oder falls sonst jemand noch Flyer hat. Next. Ja, Christian, wolltest du den Carsten besuchen und die Flyer da holen oder was? Bin mal kurz weg. Ja, ja, ich habe den Carsten eine E-Mail geschickt, ob ich das machen kann. Bislang noch keine Antwort gekriegt. Wenn ja, dann, und wenn das bei mir zeitlich irgendwie mit der Arbeit vereinbar ist, dann fahre ich morgen halt eben durch die paar Kilometer Autobahn dahin und hole die dann. Das heißt, morgen Abend könnte man dann auch Flyer bei dir in Dortmund abholen, was ja im Ruhrgebiet verhältnismäßig zentral ist. Ja, aber ich stelle mir jetzt auch gerade die Frage, es ist jetzt hier 17.11. ist schon gelaufen, 24.11. sind jetzt noch ein paar Tage. Wann sollen wir da überhaupt noch aktiv werden können? Morgen und übermorgen. Ist eine sehr gute Frage. Viel können wir da nicht mehr reißen. Ich weiß nicht, wie es in den größeren Städten aussieht. Bei uns auf dem Lande hier kannst du davon ausgehen, Diskos haben sowieso maximal 2 Tage offen. Ne? Und wenn die Diskos nicht offen haben, ist es sowieso schwierig, die Betreiber auch nur ans Rohr zu gucken, unter der Telefonnummer, die in den gelben Seiten steht. Da müssen wir uns einfach damit zufrieden geben, wen wir noch irgendwie erwischen, denke ich. Ne? Vielleicht auch mal, wer in der Szene drinsteckt, vielleicht hat er auch eine Privatnummer oder eine Handynummer oder so. Ansonsten haben wir da schlechte Karten. Da sieht es möglicherweise bei den Kneipen aus, weil die auch unter der Woche ja schon mal offen haben. Da kann man dann mehr Glück haben. Also wir sind ja mal in Bochum die Kneipen abgefahren und das, nicht die Kneipen, die Diskos und Clubs, und das Resultat war sehr übersichtlich. Und wir haben die Chefs ja nicht getroffen, ne? Wir haben mehrfach den Chef getroffen und einer war interessiert, einer hat es kategorisch abgelehnt und ja, bei anderen Sachen, also dummerweise haben wir nicht angerufen, weil die im Team waren, letzte Woche keine Stimme hatten. Also was die größeren Läden angeht in Dortmund, weil ich hier genau das gleiche Problem habe. Die haben alle, wenn überhaupt, frühestens am Donnerstag auf. Da wollte ich dann einfach, so blöd das ist, einfach an die Kontakt-E-Mail-Adressen eine E-Mail schicken und dann mich darauf konzentrieren, so ein paar kleinere Kneipen in der Kneipentour morgen Abend, übermorgen Abend abzuklappern. Ja, eine Frage mal direkt an Manfred jetzt. Das ist für mich jetzt wichtig, wenn ich versuche, jetzt irgendwo Flyer zu organisieren. Was hast du vor? An wen willst du dich bei uns hier überhaupt wenden? Weil viel ist ja hier gar nicht. Viel ist ja nicht. Ich habe aber den kleinen Vorteil, dass ein guter Freund von mir mehrere Gruppen Proberäume hostet. Und über die hoffe ich dann Donnerstag noch eine weitere Verteilung ermöglichen zu können. Sehr geil. Also ich werde morgen und übermorgen gucken, wen ich erreiche. Da sehe ich jetzt auch nicht großartig viele Sachen. Den Kornmarkt kann man in einer Rundreise in einer Stunde erledigen. Die anderen Locations, die wir hier rundherum haben, sehe ich auch für bis Donnerstag als fast nicht zu erledigen an, weil sie einfach nicht aufhaben. Und Freitag bin ich in Bochum. Ja, wie gesagt, so was wir nicht hinkriegen, das kriegen wir eben nicht hin, das müssen wir dann sofort mental abhaken. Meine Frage jetzt nochmal an Husky. Was war das Problem? Weil viele Wirte springen einfach so auf. Also unser Ansprechpartner ist ja der Martin Zygon in Lippe, aber dadurch, dass ich ja aktiv unsere Liste lese und mit dem im Gespräch bin und auch OWL-weit die Liste mitkriege, ist es so, dass wir erstmal kaum bis gar keine Großraumdiskos haben. Das sind natürlich ganz wenig bei uns im Gebiet. Die legen das kategorisch ab, wahrscheinlich wegen Umsatz oder so. Und die etwas kleineren Kneipen oder Clubs oder was auch immer, was auch mal nennen soll, die haben da alle herzlich wenig Interesse dran. Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Auf jeden Fall bin noch auf keinen gestoßen, der gesagt hat, jo, machen wir. Also das ist, kommt, vielleicht liegt es ja an der Gegend, ich weiß es nicht, aber die Leute sind nicht so dahinterher. Auch wenn man das nicht als piratisch verkauft, sondern einfach nur als gegen GEMA oder für Aufklärung, wie auch immer, auch dann nicht. Also es ist auch kein pathologisches Problem. Also ich glaube, dass das wirklich große Problem war, Leuten, die davon leben, dass sich Leute bei ihnen wohlfühlen, bei ihnen tanzen, dass man eine Stunde keine Musik spielt. Also da haben wir relativ direkt, nachdem wir da die fallenden Mundwinkel sagen, gesagt haben, müssen daran nicht teilnehmen, sie können auch nur am 24. mitmachen, wenn die GEMA-freie Musik gespielt wird, oder sie spielen an beiden Tagen GEMA-freie Musik. Der Sampler ist hingegen sehr, sehr bunt durchgemischt. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach, weil eine Stunde ist halt auch lang, gerade für eine Großraumdisco sehr, sehr unattraktiv. Und wie gesagt, die Musik ist halt sehr, sehr durchmischt. Was der Vorteil ist, dass man das Spektrum zeigen kann. Andererseits ist es halt schwierig. Ich spreche es davor, weil es ein Thema ist. Bedams, guten Abend, Entschuldigung, ich bin überdreht, zu viel Kaffee, zu viel gearbeitet und zu wenig Schlaf. Wir haben aber seit gestern auch einen Sampler, der nur Haus und Elektrik bereitstellt. Also nochmal ganz kurz das Info schon mal zwischendurch. Das größte Echo, was wir festgestellt hatten, war eigentlich bei so kleineren Sachen und die können zum Teil damit weniger anfangen. Also die hätten es dann gerne etwas sozusagen mainstreamiger. Also ich sehe so ein bisschen das Problem jetzt an der ganzen Aktion, dass im Vorfeld eigentlich auch innerparteilich keiner davon wusste, dass in den Medien so überhaupt nichts im Vorfeld mal lief. So würde ich mir gar nicht vorstellen, dass das besser wäre, wenn man zumindest so ein, zwei Wochen, bevor man mit den Flyern loszieht, schon mal ein bisschen Vorinfo in die Welt schickt, lokal irgendwas bloggt, damit in der Szene irgendwo ein bisschen was bekannt wird, man schon mal davon gehört hat. Statt da einfach ja, wenn ich da unterbrechen darf, Andi, du hast natürlich recht. Auf der anderen Seite wollte ich diese Diskussion auf nächste Woche, wenn die Aktion wirklich endgültig gelaufen ist, vertagen. Ach, von daher möchte ich dich bitten, stell das zurück. Wir sprechen da ganz sicher noch drüber. Genau, würde ich auch gern machen, dann ein Resümee ziehen etc., wie man so Aktionen generell besser aufzieht, was für einen Vorlaufzeitplan man haben müsste, was nicht schief gehen darf etc. Da habe ich ja sicher oder haben wir sicherlich viele Erkenntnisse gewonnen jetzt im Zuge dessen, aber das halt erstmal nach der Aktion verschieben einfach, weil es jetzt gerade nicht zielführend ist. Und von daher stoße ich jetzt nochmal in Steffis Horn, Stefanis Horn, Ryan Blazes Horn. In das Horn jedenfalls. Also das mit dem der stillen Stunde, das ist, habe ich die gleiche Beobachtung gemacht, aber dann habe ich sofort umgeschwenkt und denen gesagt, sie können ihre Gäste ja am besten einschätzen, sie kennen ja hier die Situation. Und wie Daniel auch geschrieben hat, die wichtige Aktion ist jetzt nächsten Samstag und wir müssen jetzt mal gucken, was können wir mit dem nächsten Samstag noch erreichen. Darüber müssen wir heute Abend sprechen. Ein kleiner Zusatz auch, dass die Einbußen, die den Wirten oder den Kneipiers oder den Besitzern drohen, auch mit dem lapidaren Spruch, ja, dann zahlt halt jeder, was weiß ich, 1,50 Euro mehr Eintritt, abgebügelt worden. Also ich glaube, die Problematik, die wir sehen, sehen viele Besitzer für sich selber gar nicht so. Das ist eine Sache, die habe ich allerdings echt nur ein einziges Mal getroffen, und zwar in einer vergleichsweise kleinen Kneipe, wo irgendwelche Pornos auf Großbildschirmen übrigens an der Wand liefen und das ich als Chill-Out-Lounge apostrophierte, und das mitten im Sauerland in Meschede. Und der war aber piratenfreundlich. Das war dann wieder schön. Aber der meinte, er zahlt nächstes Jahr sogar weniger GEMA-Beitrag. Und er sieht darin eine Chance für kleinere Treiber. Aber wie dem auch sei, die Frage ist... Der zeigt ja auch immer die Videos mit der GEMA-freien Musik. Wahrscheinlich, ja. Die Frage ist, was können wir konkret noch erreichen und wie wollen wir das machen? Und die erste Frage damit ist, die ich mir stelle... Gesetzt den Fall, also wir haben ja schon zahlreiche Läden rekrutiert, das ist das Erste, ne? Wir haben zahlreiche Läden, die dabei sind, in Anführungszeichen. Inwieweit die dabei sind, ob die den Sampler jetzt wirklich die ganze Stunde durchhalten, ob die ihr eigenes GEMA-freies Programm spielen, wie verschiedene Kneipen oder auch das Zero oder in Arnsberg, kann auch passieren. Sobald wir eine Zusage von denen in irgendeiner Form haben und da vielleicht mal kurz ein Foto machen können von dem Wirt vor dem Plakat oder Gästen und so weiter, wie die das Plakat in die Höhe halten, haben wir ein Teilziel erreicht, denn wir können diese Kneipe auf unserer Liste abhaken. Ne? Wieder eine mehr, weil wir müssen ja hinterher sowas wie eine PM rausbringen, so und so viele Läden haben da mitgemacht. Oder Radbert, wir haben eine super Chance, wir haben ganz viele Piraten und wir haben das Brinkhoffs in Bochum. Und wir haben wahrscheinlich auch den Unterstrich da. Das heißt, wir haben also zumindest jemand, der eine brechenvolle Kneipe mit ganz vielen von diesen Postern oder so zeigen kann. Und wir haben eine, ich habe eine Kundgebung angemeldet von 23 bis 24 Uhr in Bochum, im Bermuda-Dreieck, in unserem Kneipenviertel. Ah, das ist natürlich groß. Was hast du gedacht, wo ihr das konkret macht? In unserem Kneipenviertel vorm Rewe, da wo man sich trifft. Trotzdem nochmal zur Kundgebung. Magst du den nicht irgendwie noch eine halbe Stunde vorziehen oder so? Weil zwischen 23 Uhr und ich habe die um 23.40 Uhr angemeldet. Also das Ding ist schon raus. Ich muss allerdings die Polizei nochmal anrufen wegen ein paar Details. Okay. Nee, weil einfach nur der Gedanke, ja, weil die Musik ja theoretisch zwischen 23 und 24 Uhr laufen soll. Also wenn wir da irgendwas noch mit Sprechern machen sollten und sowas, müsste das halt vorher passieren. Wir wären keine ganze, also es ist ziemlich kalt draußen. Also Idee war, jemand sagt 5 Minuten was und dann spielen wir die Musik. Ich weiß nur noch nicht, wie wir die Musik abspielen, weil wir haben kein Gerät, mit dem wir es abspielen können. Also, ne, es gibt auch da diese schicken kleinen Lautsprecher, wo man so ein iPod dran klemmen kann, was dann irgendwie auf Akku läuft. Sowas wäre genial. Hat jemand sowas? Aber die Läden in der Ecke spielen das sowieso oder machen das mit, wo wir uns abends aufhalten werden? Wir haben bis jetzt angeschrieben. Krankheitsbedingt sind wir nicht so sehr dazu gekommen, da vor Ort hinzugehen. Also, fang mal anders. Und es hat keine Rückmeldung gegeben, okay? Ich fang mal anders. Wo findet denn das Abendprogramm statt? Im Brinkhoffs, wie gesagt. Ja, das, die machen mit. Okay. Die machen wohl mit, aber ich weiß auch nicht, ob die eine Stunde durchhalten, weil wie gesagt, der Sampler ist sehr gemischt und kommen wir jetzt nicht, dann spielen die Elektronik. Sowas spielen die normalerweise da gar nicht. Aber das sind so Formalitäten, die versenden sich dann in der Berichterstattung und die Fotomotive bleiben. Und daher können wir das hypen, denke ich, zumindest in der Printpresse. Genau, also wir haben zumindest eine Location, wo wir ganz glückliche, vielleicht sogar tanzende Leute zeigen können. Kurze Frage, gibt es irgendwo eine Liste mit Läden, die mitmachen, und zwar landesweit, also landesweit im Sinne von NRW landesweit? Und zweite Frage ist, zum Thema, wie man das noch ein bisschen hypen kann, wäre es nicht dann eine Möglichkeit, wenn wir so eine Liste hätten, dass wir einen Veranstaltungsaufruf machen über unsere bekannten Listen, dass wir sagen, hey, Piraten gehen am so und so vielten um so und so viel Uhr in die und die Diskos, die machen an der GEMA-Aktion mit, sodass auch die Wirte einen Vorteil haben durch zum Beispiel Werbeeffekt. Also die Liste gibt's Piraten leider. Sind ja jetzt nicht so ganz die Disco-Gänger zum Teil. Also ist vielleicht ein Vorteil von mir. Mein Vorschlag wäre folgender. Auf dem BPT am Samstagvormittag einfach mal irgendwann in der Pause kurz das Mikro schnappen und eine Ansage machen. Ja, das sowieso. Aber also wir werden noch versuchen, morgen im Rahmen von unserem Stammtisch dann noch ein bisschen rumzugehen und am Donnerstag. Aber ich kann da nichts versprechen, ne? Asch fängt an abzuhotten. Ich begrüße das. Daniel, du wolltest gerade was zu der Liste sagen. Ja, die Liste gibt's halt leider nicht, weil die keiner gemacht hat. Also ganz enttäuscht halt leider, weil, ne, wie das halt so ist mit dem wer macht was und sowas. Ich hatte das eigentlich auch angedacht, aber mir hat schlichtweg einfach die Zeit dazu gefehlt, nur irgendwas zu machen. Dass die Idee jetzt zwar vermehrt auf den Plan kommt und danach gefragt wird, ist ja zwar schön, aber halt schade, weil einfach, ging einfach zeitlich ja, nicht. Das, dann machen wir das jetzt sofort. Wir fangen jetzt direkt an, die Liste anzulegen. Und zwar nehmen wir da als Basis meinen Vorschlag, die Liste mit lokalen Ansprechpartnern auf deiner GEMA-Seite. Da müsste man jetzt einfach noch eine zusätzliche Spalte anlegen. Und da kann jeder Ansprechpartner schon mal direkt die Läden eintragen, die er rekrutiert hat. Machst du das? Legst du das an? Und kontaktierst du alle? Wieso kontaktieren? Ja, alle kein Problem. Ich habe sowieso eine Mailingliste mit denen angelegt, die da so drinstehen. Deswegen sind ja viele auch heute Abend hier, weil ich die vor 20 Minuten nochmal angemailt habe. Man könnte auch eine Twitter-Liste mit diesen Leuten anlegen, denn ganz viele von denen sind auf Twitter und haben ihren Nick auf der Benutzerseite hinterlegt. Wie auch immer. Wie legt man denn da eine zusätzliche Spalte im Wiki an, wäre die interessante Frage. Aber das Wiki ist heute Abend eh so ultra langsam. Vielleicht sollten wir diesen Schritt lieber vertagen, dann können wir nämlich jetzt hier über andere Dinge sprechen. Das wird sich bis morgen sicher rausfinden lassen, wie das geht. Also ich konnte noch nichts auf die Liste setzen, weil wir noch keine Zusagen haben. Keine definitiven. Sonst hätten wir ja auch ein Pad aufgemacht, ne? Das können wir ja auch. Könnte man auch machen. Können wir auch direkt ein Pressepad aufmachen. Machen wir das doch mal eben kurz. Dann geht das, oder wir tragen hier direkt das Protokoll ein. So viele sind wir jetzt eh nicht. Mach besser ein eigenes Pad draus. Ich mach besser ein eigenes Pad draus. Und zwar... Yes, please create that. Nummer 259. Könnt ihr einfach gelegentlich zwischendurch selbstständig, falls irgendwas ist. So. Hier mich auch zum BPT Klebeband mit, damit du die Push-to-Talk-Taste festpacken kannst. Tag zusammen. Ich habe gar keine Push-to-Talk-Taste. Und Stefanie hat gesagt, sie hört mich so gerne. Da bin ich doch Kavalier. Ja, und ich sage, du verstehst keine Ironie. Ja, das stimmt. Nein, aber manchmal verstehe ich die auch mit Absicht nicht. Hallo, Björn. Hallo. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? PR-Ziele. Was können wir erreichen? Ja, ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache, diese Fotos zu pushen, und zwar über Twitter. Und wenn ihr jetzt noch weitere Bestätigungen kriegt, falls ihr noch irgendwelche reinholt und über alle, die ihr in der Vergangenheit erzielt habt, sukzessive nochmal zu twittern. Der und der Laden da und da ist dabei. Optimalerweise, wie gesagt, mit kleinem Foto. Ich fand das, ohne mich loben zu wollen, eine coole Sache, und dadurch sind wir auf den Social Media und die werden auch retweetet. Und wenn ihr da diesen Hashtag mit den Ortsnamen dran macht, dann werden die auch von wildfremden Leuten retweetet. Das heißt, die Sache werden halt, wie gesagt, nochmal bei den entsprechenden Betrieben vorbeigehen, eventuell den zweiten Sampler abgeben bei der Gelegenheit, ne, den man ja jetzt auch noch kurz auf CD brennen kann, dann haben die auch direkt mehr Auswahl, und bei der Gelegenheit halt sofort das Handy rausholen oder zur Not sogar die richtige Fotokamera und zack, und dann freuen die sich. Gut, ja, würde ich sagen, orientieren wir unsere weiteren Ziele daran, was wir nächste Woche weitermachen, um damit mehr Öffentlichkeit zu gewinnen. Also wir werden sicherlich eine PM rausbringen. In der PM soll drinstehen, wie viele Läden mitgemacht haben. Was soll da noch drinstehen, was wir diese Woche berücksichtigen müssen? Also möglich sollte da vielleicht nicht drinstehen, wie viele Läden mitgemacht haben, weil wenn das nicht all viele sind, ist das nicht gerade förderlich. Dann schreiben wir lieber Läden in ganz Nordrhein-Westfalen. Genau. Jo. Ja. Das stimmt. Dann können wir zum Beispiel vielleicht ein paar Beispiele rausgreifen, wie es da und dort war. Dann können wir vielleicht ein paar O-Töne bringen von Betreibern, wenn die dazu Bock haben, dazu was zu sagen und sich offen als GEMA-Feinde zu positionieren. Aber das wäre ja auch eine nachgelagerte Sache, oder? Nehmt doch einfach. Das ist eine nachgelagerte Sache, die wir aber vorher berücksichtigen müssen, weil wenn jetzt Leute wieder zu den Läden hintapern, dann können die bei der Gelegenheit gleich sowas ähnliches wie informelle Interviews führen und entsprechend mal fragen, ob derjenige sich dann in der Pressemitteilung wiederfinden will oder ob er zumindest einen Kernspruch parat hat, den man da reinpacken will, oder was da überhaupt an Sprüchen gefallen ist. Ich meine, meine Sprüche, die ich so zu hören gekriegt habe, waren eher derberer Natur. Ne? Der erste Wirt sagte, das sind alles Verbrecher. Nehmt doch einfach. Darf ich was sagen? Danke. Nehmt doch einfach eine Stadt, in der besonders viele Kneipen oder Diskotheken oder sowas mitmachen, und dann sagt ihr in der Pressemitteilung, allein in Bochum waren es schon 20 Stück. Also so, das ist halt, es reicht ja, wenn man das exemplarisch rausnimmt. Ja, und da ist das Problem. Ich glaube, am meisten haben wir noch im Sauerland, oder Radbert? 20 in ganz NRW wären schon gut. Das wirkt nur so, weil ich das mal getwittert habe und das von irgendwelchen wildfremden Idioten retweetet wurde. Da seht ihr es. Das ist wie Schrotschuss, ne? Ich habe vielleicht kein Dutzend Läden. Das sind vielleicht 8, wenn es hochkommt. Gut, ne? Dann sind das 7 mehr als bei uns. Also Daniel hat ja in Neuss auch so ungefähr alle angesprochen, was ja dann, glaube ich, auch schon 4 oder 5 sind oder so. 9. Ja, ist doch Daniel super. Hat's ja, genau. Der hatte doch mindestens 8, würde ich sogar sagen. Werden sich zwar etwas wundern, wieso wir Neues als problematisch, weil wenn du die Pressemitteilung zum Beispiel hier bei uns in Lippe rausknallst und dann steht da drinne, vorbildlich war Neuss mit 9 Kneipen, das druckt hier keinen, das interessiert hier keinen. Also wer das NRW-weit ist, wäre schon besser. Also ich würde sagen, am besten 3 strategische Orte rauswählen, dass es so halbwegs in jeder Region mal dass in jeder Region einmal was genannt wird, und dann klingt das besser. Macht euch mal über die Formulierung keine Sorgen, verkaufen kann man das immer noch. Und ab davon kommst du ja mit 3 nicht hin, um jede Region in NRW zu erwischen. Du kennst die Bekloppten in unserem Bundesland doch. Bei 3 vergisst du immer mindestens 2. Aber nochmal, also das müssen wir nicht heute Abend in epischer Breite besprechen. Also mir würde ausreichen, wenn am Samstag jemand aus Bochum ein paar Fotos macht, die verteilbar sind. Also auch in der Pressemitteilung. Und macht euch über die PM keine Sorgen. Die kann man am Montag in aller Ruhe oder am Sonntag in aller Ruhe verfassen. Die wird eh untergehen in dem ganzen Presserummel, was den Bundesparteitag angeht. Genau. Was jetzt im Vorfeld nur wichtig wäre, vielleicht jetzt heute Morgen nochmal eine kleine PM aufzusetzen, an die einfach nur auf den Samstag nochmal jetzt hinweist, dass wir eben halt versuchen, oder dass wir halt im NRW weiter die Aktion machen. Und dass in Bochum eine Demo statt, eine Kundgebung stattfindet im Bermuda-Dreieck. Ja, wer kann sich da nachher noch ransetzen? Also ich kann lektorieren, irgendwann heute Nacht noch, aber ich kann mich jetzt nicht um 11 Uhr da hinsetzen und noch eine Stunde eine PM schreiben. Aber da müsste jemand dann mit ein paar Fakten noch um die Ecke kommen. Also zum Beispiel von dieser Kundgebung wusste ich nichts. Ja, brauchen wir weitere Fakten außer der Kundgebung. Oder ja. Wolltest du jetzt was anderes machen? Ich wollte was anderes. Ich wollte dir signalisieren, dass die 4. Spalte da ist. Geil, hervorragend. Vielen Dank. Jo. Ja, gut. PM kann ich morgen Abend, heute Abend noch texten. Müssen wir uns nur darüber einigen, was da noch alles rein soll. So, Ankündigung des zweiten Tags, Ankündigung der Kundgebung auf dem Bermuda-Dreieck. Also ich kann auch gerne lektorieren, zum selber mitformulieren würde mir heute Abend auch noch die Zeit fehlen, weil ich, weil Vorstand etc. und auch ganz viele Fu. Also zumindest glaube ich nicht, dass ich den Kopf frei habe, da jetzt noch riesen Texte zu formulieren, leider. Wir brauchen nur Stichpunkte. Beispielsweise ist am 5.11. Die GEMA-Petition ja vom Bundestag gelandet und abgeschmettert worden. Sollte man das auch da direkt in der PM mit verwursten? Ja. Weitere Ideen zu der PM. Ja, allgemeines Geblubber. Das ist also überwiegend auf Zustimmung gestoßen hat, die Aktion. Dass am Samstag halt der zweite Teil ist, bla bla bla, wo halt GEMA-freie Musik gespielt wird. Nochmal ein Link auf den Sampler. Link, ein Verweis auf die Kundgebung, ein Hinweis darauf, dass am 5.11. das Ding halt im Petitionsausschuss negativ beschieden wurde. Und das war's. Das reicht. Was hast du nach dem Link auf den Sender nochmal gesagt? Das ist der Hinweis auf die Petition, dass hier negativ beschieden wurde. Ach so. Ja, hatte ich schon. Gut. Okay, ja, muss reichen dafür. Namen zusammen. Gut. Sollen wir noch mehr zur GEMA-Aktion besprechen heute Abend? Hätte jetzt nichts mehr auf dem Herzen. Ja, nur noch mal mein Hinweis. Wenn ich das Material abholen soll morgen und irgendwie jemand das dann auch haben möchte, solltet ihr den Carsten heute noch sprechen, haut ihm bitte kurz darauf an, dass dann eine E-Mail von mir bei ihm in der Mailbox ist. Das kann dir auch sicher der Ach kurz eben dessen Telefonnummer geben. Ich habe leider kaum verstanden, was er gesagt hat, der gute CH unterstrich, weil der klang wie durch eine Decke. Der braucht Carsten Trojans Nummer. Ja, die kann er kriegen. Dann kann er ihn mal anrufen, der Flyer. Und dann mache ich bis morgen eine Twitter-Liste und dann twittern wir uns kurz eben durch, dass die bei dir sind. Und dann passt das schon. An den Daniel nochmal die Frage, ob morgen eventuell im Landtag ein paar Flyer liegen können, die der an die NRW dann mitnehmen könnte nach Wesel. Ja. Wann denn? Andi, sprichst du? Ich bin ungefähr 2:30, 3 da. Ach, okay. Bis dahin auf jeden Fall hin. Super. Ich arbeite direkt die Echo und dann lege ich dir, wie viel brauchst du? Die könntest du, wenn du willst, könntest du die vielleicht dem Mikro geben. Den sehe ich dann morgen als erstes. Okay, wie viel brauchst du? Das frag jetzt mal schon. 50, wenn er 50, hast. Ja, habe ich. Sehr gut. Ich hab genug einbunkert. Ja, prima, Problem gelöst. Du müsst ja nur von Hand nochmal den, einfach der Form aber des 17.11. nochmal durchstreichen auf den Ding mit zum Ending oder so, aber. Obwohl, jetzt ist es auch egal, ja. Nee, aber mal bringe ich morgen dem Nico in der Mittagsfahrt rüber und gib die da. Super. Ja, super. Du bist gar nicht zu hören. So, haben wir es dann durch, das Thema? Das scheint mir so. Next. Okay, jetzt muss ich Christi mal eben fragen, wie lange hast du Zeit? Ja, bis ich einschlafe. Okay, ja, aber wir noch Meltwater und Echobot kurz sprechen wollen. Allerdings ist der Engelbert leider heute auch nicht da, der ist auf dem Seminar. Ach so, ja, weiß schon. Mhm. Aber, also wenn es zu eng wird, dann sag Bescheid. Okay, nächstes Thema, grotesk. Also ihr wisst alle, worum es geht. Also kurzer Hinweis, was jetzt die ÖA angeht. Ich bin da Montagmorgen erst drauf gestoßen. Ich habe am Sonntag mal einen gepflegten Kater gepflegt. Habe zum Glück am Sonntag überhaupt nichts davon mitbekommen. Und am Montagmorgen gleich um 8:45 den ersten Anruf gekriegt. Dann haben wir uns ziemlich schnell, die Chrissy und ich, im Pad zusammengefunden. Ich habe die Twitter-Timeline so ein bisschen verfolgt vom Sonntag, nachverfolgt zu dem Thema und habe dann halt gesagt oder dem Vorstand empfohlen, da müsst ihr relativ zügig was zu schreiben. Was ich auch empfohlen habe, war, das ist dann in irgendeiner Form, ist jetzt nicht genauso, wie ich es empfohlen habe, aber es ist, glaube ich, ganz ordentlich gewesen dann, das ist dann das Resultat des letzten Absatzes, dass wir versuchen, diese scheiß Antisemitismus-Debatte, die dann sowieso wieder irgendwie entsteht, zumindest in Teilen zu entkräften. Ich habe das eben in so einer kleinen Rundmail an ein paar Leute nochmal so resümiert. Aus meiner Sicht ist das sowohl der Fraktion als auch uns recht ordentlich gelungen. Also zum einen, weil wir sehr schnell reagiert haben. Wir sind also als Landesverband auch mehrfach darin erwähnt, also jetzt so erwähnt worden, dass der Landesverband halt sehr schnell reagiert hätte am Montagmorgen. Ich glaube auch, dass sehr gut geholfen hat, was Moni im WDR-Interview gesagt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch heute die Fraktionsdebatte verfolgt hat. Da hat es 2-3 Leute gegeben. Also der Daniel sehe ich gerade, der ist auch hier. Der Daniel, der Kai und der Michel, die also auch da sehr deutlich was gesagt haben. Ich habe aber leider heute auch wieder in der Fraktionssitzung feststellen müssen, dass es offensichtlich Leute gibt in der Fraktion, deren Lernfähigkeit deutlich unter dem meiner Tochter ist. Anders kann ich das nicht sagen. Und da ist natürlich heute in den Medien wieder was hochgekocht. Und zwar spreche ich jetzt einmal natürlich von dem, was Dietmar da gesagt hat, beziehungsweise wie er es gesagt hat. Zum Glück kam dann halt nachher die kurz und knappe Entschuldigung, die schriftliche. Aber auch das, was Dannebot in der Fraktionssitzung gesagt hat, was mir persönlich zum Glück gar nicht in dem Zeitpunkt gar nicht so aufgefallen ist. Aber auch das ist von der Presse wieder aufgegriffen worden. Ich habe eine ganz kurze Frage zum Vorgehen. Geht es jetzt darum, so eine Art Feedback zu machen, wie das gelaufen ist, jetzt am Montag vom Landesvorstand die Stellungnahme? Oder geht es jetzt eher darum, was heute gelaufen ist und wie darauf reagiert werden soll? Oder eine Einschätzung, wie das jetzt weiterläuft? Alles, die ganze Soße. Also Feedback, wir machen das, wenn so Geschichten sind, machen wir es eigentlich immer wie folgt. Also das, meistens bin ich oder der Uwe, weil wir halt direkt am Puls sind. Kurz erzählen, was gelaufen ist, weil wir über die ÖA-Liste halt in dem Moment auch nicht die Zeit haben, bei jedem zu informieren. Und uns dann halt Feedback einholen, wo man Dinge besser machen kann für die Zukunft. Und natürlich müssen wir hier und da vielleicht auch mal besprechen, jetzt in dem Fall bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt noch weiterläuft oder ob das jetzt morgen durch ist, das Thema. Aber ja, also es geht grundsätzlich um alles. Also du hattest mich ja quasi über Twitter eingeladen, weil ich dir anscheinend in Twitter auffällig geworden bin. Ich muss fairerweise sagen, dass mir die ganze Geschichte auch nochmal mit im Ruhe einen Kaffee trinken dazu geführt hat, dass ich mir ganz stark überlegen werde, wie ich mir das hier weiter angucke bei den Piraten aufgrund dessen, dass ich sehe, dass alle Probleme, die in die Piratenpartei reingebracht werden, über Mandatsträger passiert. Und da muss ich mal schauen, wie wir da auf eine Linie kommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich persönlich fand die Stellungnahme vom Landesvorstand, weil du gemeint hattest, sie kam schnell und war gut. Ich fand, sie kam zu schnell und ich fand, sie ging am Ziel vorbei. Denn das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch einigen anderen. Mir kam die Solidarität dem gegenüber völlig zu kurz. Die ist nicht einmal irgendwo erwähnt worden, sondern es gab sofort einen Beißreflex, gab sofort eine Abgrenzung. Und ich glaube, und auch für die Zukunft, ich fände es schöner, wenn man Solidarität deutlich macht, insbesondere wenn man weiß, dass dieser Mensch ein Antisemit ist, dass der Tweet möglicherweise problematisch war oder antisemitisch. Das ist eine Diskussion, die muss man führen, klar. Aber dass man sich auf jeden Fall vor die betreffende Person stellt. Und das hat mir bei dem Landesvorstand ein bisschen... Aber der Landesvorstand ist natürlich auch nicht die 20 Piraten. Dementsprechend wäre das für mich gewesen. Was dann heute in der Sitzung passiert ist, also tut mir leid, da fehlt es mir an totalem Verständnis. Und da kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass alle, die sich die Zeit genommen haben, sich das anzugucken, also auch die politischen Gegner oder interessierte Bürger, dass sie natürlich noch das Problem hatten, dass auf einmal unterbrochen wurde, was überhaupt nicht klar war, warum und weswegen. Das wirkte sehr intransparent und dass danach der Punkt direkt tot war. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass da noch was nachkommt in den nächsten Tagen und da wäre es vielleicht nicht verkehrt, eine grobe Strategie in der Tasche zu haben. Insbesondere, so habe ich ihn zumindest verstanden, möglicherweise sich ja auch noch sich juristische Schritte offen lässt und so wie ich das aus dieser Sitzung verstanden habe, als ich es live gesehen habe, möglicherweise sogar noch gegen seine eigenen Leute. Also ganz kurz, zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du den Wahlkampf im April mitbekommen hast. Also muss ich jetzt einfach erstmal fragen. Unseren oder Dietmars? Unseren. Ja, sicher. Okay, da hat es ja auf Bundesebene auch schon eine Debatte gegeben. Die hat angefangen mit dem Brandbrief der Juppies. Da ging es aber mehr um den Genderkrempel. Und dann kam so heute die Polter innerhalb von einer Woche das ganze Theater mit dem NSDAP-Vergleich vom Bär-Pirat. Da ist ein großes Problem entstanden, dadurch, dass sich kaum einer sehr deutlich in irgendeiner Form geäußert hat. Da ist nämlich genau eine solche Debatte entstanden und da sind wir anderthalb Wochen lang in den Medien zerrissen worden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Dietmar war am Montagmorgen und auch am Montag im Laufe des Tages nicht erreichbar. Das hat auch Moni bemängelt, die Fraktionsgeschäftsführerin. Nummer drei, Dietmar hat am Sonntag bereits über Twitter auf Hinweise reagiert und eigentlich auch relativ eindeutig. Und was ich beispielsweise versucht habe, also zum einen mit dem letzten Absatz und auch mit einem persönlichen Blog, den ich am Montag noch gegeben habe, ich habe mich hinter Dietmar gestellt, was diesen Antisemitismusvorwurf anging. Also das habe ich auch sehr deutlich gemacht. Also da kann ich jetzt nicht so ganz folgen, was wir da als Landesverband hätten anders machen sollen. Also deinen persönlichen Blog, den fand ich sehr, sehr gut. Aber auch, weil ich eben auf die Solidarität gepocht habe, den auch öfter mal retweete. Das Einzige, was mir da nicht gepasst hat, war, dass du eine Entschuldigung gefordert hast. Aber die kam dann ja auch. Dementsprechend fand ich deinen Blog so treffend. Das Problem ist aus meiner Sicht, wenn der Landesvorstand eine Nachricht rausgibt. Für viele ist es nicht die Trennung zwischen Landesvorstand Vorstand und 20 Piraten ist für viele nicht ganz klar, glaube ich. Das ist meine feste Überzeugung. Das heißt, wenn der Landesvorstand sowas rausgibt, ist es natürlich richtig, auf die Kritik einzugehen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der erste Absatz und der letzte Absatz heißt Solidarität zu Dietmar und ganz klar unterstreichen, dass er in keinster Weise in diese Ecke zu drängen ist. Und dann kann man mal auf den Tweet eingehen. Das Problem ist, dass auf diesen Tweet eingegangen wurde, dass sich in eine Diskussion verstrickt wurde, in der dann weitergetragen wird, da war irgendwas mit Antisemitismus. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil am Ende bleibt es an Dietmar hängen, auch wenn sein Verhalten nicht hundertprozentig clever war, das ist uns auch klar, aber es bleibt an ihm hängen. Das heißt, er wird jetzt immer diesen Makel mit sich rumtragen und was es daraus resultieren kann, haben wir ja gesehen, zum Beispiel als die Landespräsidentin ihre Worte gesagt hat. Also das ist, ja. Ja, das Problem an der Stelle, aber es gibt jetzt, also jetzt, es soll kein Zwiegespräch werden, aber eine Sache will ich jetzt eben noch loswerden. Ich muss dann einmal ganz kurz meine Tochter versorgen. Das Problem ist, dass Dietmar, wenn er sich einfach kurz und knapp gesagt hat, oh scheiße, da habe ich mich im Turm vergriffen oder so, dann wäre das kein Thema gewesen, glaube ich, direkt am Montag. Das hat er aber nicht getan. Nummer zwei, das sage ich jetzt auch so, völlig egal, ob man jetzt den ersten Teil des Tweets und den zweiten Teil des Tweets in einen Zusammenhang bringt und sagt, das war einfach, also erstens fand ich das schon scheiße, weil da sind Dinge unterschiedlicher Dimension miteinander vermengt worden, das haben wir ja auch geschrieben. Was ich genauso scheiße fand, war die politische Bewertung, die er im zweiten Teil vorgenommen hat. Es ist nämlich eine Bewertung, wenn man sagt, und Israel bombt, was das Zeug hält. Das ist eine sehr deutliche Bewertung in meinen Augen. Und die fand ich auch scheiße, weil ich glaube nicht, dass er oder sich 98% aller Piraten anmaßen können, die Situation in Israel beurteilen zu können. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich bin da ziemlich überzeugt von, dass das kaum einer von uns kann. Und dann lässt man so Sachen, gerade an einem solchen Tag, das ist einfach völlig politische Instinktlosigkeit in meinen Augen, gerade für einen MDL, dem ich eine gewisse politische Bildung unterstelle, so etwas in der Form zu verfassen. Es sei denn, er schießt jetzt irgendwas nach, was sachlich korrekt ist, was ich aber auch nicht sehe. Naja, dazu kommt noch, dass der erste Blog-Eintrag von ihm einfach Mist war. Das war, da hat man keinen Moment gemerkt, ich meine das so, ich entschuldige mich wirklich. Dass das heute jetzt noch über die Liste gekommen ist, fand ich in Ordnung, aber der erste Blog-Eintrag war scheiße. Der war einfach schlecht formuliert. Ja, ich finde das schlecht formuliert. Das war so richtig Gerichtssprech. Ja, aber wir können uns ja darüber austauschen, wie man am besten sich entschuldigt oder nicht. Ich gehe mit euch völlig d'accord, dass man das hätte einfacher machen können. Der Michael hatte ja da seine vier Worte, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, sorry, war scheiße oder irgend sowas. Hätte es vielleicht auch ganz gut getroffen. Das Problem ist nur, was mir fehlt. Und ich habe mir jetzt das gerade nochmal angeguckt. Der Blog-Eintrag grotesk ist eher der Tweet zu nennen, bezieht sich halt wirklich nur auf den Tweet. Das heißt, der Landesverband äußert sich zu dem Tweet, äußert sich zu der Vermengung, die er nicht für in Ordnung findet, aber mir fehlt einfach die Klarstellung und Dietmar ist kein Antisemit. Weil diese Verbindung wird ja gezogen, wenn jemand was Antisemitisches postet. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mir auch heute bei den 20 Piraten gefehlt. Und aus diesem Hintergrund kann ich die Enttäuschung, und die war heute dem Dietmar in der Sitzung auf jeden Fall anzusehen und anzuhören, kann ich nachvollziehen. Der fühlt sich da, ich denke, auch ein bisschen verraten und verkauft. Und das meinte ich mit der Solidarität. Wir müssen unsere Leute schützen. Wenn wir das nicht tun, der Presse ist das egal. Also zu dem Thema Antisemit mit reinnehmen oder nicht. Wir haben darüber diskutiert in dem Chat und ich habe eben gesagt, dass explizit das Wort möchte ich nicht da drin haben, weil sobald es da drin ist, ist es halt aufgenommen und wird dann in irgendeiner Form im Zusammenhang mit dem Landesvorstand oder sowas verwurstet. Und wir haben das dann eben so gemacht, dass wir den letzten Absatz da reingebracht haben, damit wir eben so darum rumschiffen und das eigentlich sagen, aber nicht das Wort in der Form benutzen. Aber wäre es dann zu viel gewesen, wenn man geschrieben hätte, anstatt die Piraten haben sich, Punkt, die Piraten und auch Dietmar oder insbesondere auch Dietmar oder sowas in die Richtung? Das kann ich halt so nicht sagen. Also ich weiß es halt nicht. Weißt du, ich kann in den Kopf von Dietmar jetzt nicht reingucken. Was ich gesehen habe, ist, dass er am Sonntag das getwittert hat, dass daraufhin super viele Leute darauf reagiert haben und seine Antwort darauf war eine absolute Trotzreaktion, indem er nichts mehr gemacht hat. Und der nächste Blogbeitrag war dieser komische Wischiwaschi, was er da getan hat. Und ich habe mit Dietmar nicht darüber geredet. Aber wir haben eben einen Blogbeitrag beziehungsweise eine Stellungnahme dazu verfasst, die wir vertreten konnten und dessen Meinung wir waren. Und das ist eben das, was dabei rausgekommen ist. von meiner Seite mal kurz dem Husky gegenüber. Ich glaube, hätte man da noch mehr dazu geschrieben, als hier drin steht, wäre das ausgelegt worden als ein Relativieren wollen, auch wenn wir das nicht damit gemeint hätten. Insofern halte ich es für genau richtig, wie es hier gemacht worden ist. Und ab dem jetzigen Zeitpunkt, wo Dietmar sich auch nochmal deutlicher in einer zweiten Mail davon jetzt distanziert hat, kann man sowas vielleicht tun. Im Vorfeld, auch gerade in Anbetracht dessen, dass er ja auch nicht erreichbar war an dem Vormittag, halte ich es für genau richtig, wie es hier steht. Und mehr hätte dann eigentlich auch an Abgrenzung beziehungsweise an Inschutznahme von Dietmar nicht drin sein können. Weil es dann automatisch wieder als relativierend empfunden worden wäre. Das ist mein Eindruck. Also weil es halt einfach auch nicht wahr wäre, wenn Dietmar am Sonntag das alles liest und er hat die Gelegenheit, sich dazu zu äußern und er tut es nicht, dann nehme ich niemanden in Schutz, der das in dieser Form nicht gesagt hat. Dann sage ich, dass der Tweet wahrscheinlich missverständlich war und er es bitte klarstellen soll. Und das ist halt das, was drinsteht in diesem in dieser Stellungnahme und ist das, was ich vertreten kann. Und wovon ich halt auch ausgehe, dass Dietmar ein Mensch ist, der intelligent genug ist, dann diese Entschuldigung zu machen. Also es ist ja nichts, was irgendwie schlecht verlangt gewesen wäre oder sowas. Von daher fand ich, dass das widerspiegelt, was wir dazu meinen. Also ich verstehe das und akzeptiere das auch voll und ganz. Mein Punkt zielt aber daran vorbei. Deswegen, der Punkt ist, diese PM oder beziehungsweise dieser Blog-Eintrag oder was auch immer vom Landesvorstand, also sprich grotesk ist eher der Tweet zu nennen, der schützt natürlich, und das ist die Aufgabe von Landesvorstand, die Piraten NRW und die Piraten eigentlich ganz deutschlandweit, auch insbesondere mit dem letzten Absatz. Das ist auch völlig in Ordnung, das finde ich auch gut so, dass wir uns davon distanzieren, keine Frage. Das Problem ist nur, dass innerhalb dieses Postings Dietmar nicht auftaucht. Das heißt, Dietmar wird quasi isoliert hingestellt und zum Abschuss freigegeben. Dass das nicht eure Absicht war, ist mir klar. Was ist dann aber passiert? Alle haben sich auf Dietmar eingeschossen, sei es Piraten über Twitter, sei es andere Leute über Twitter, sei es die Landtagspräsidentin über ihre Sprachrohre etc. pp. Das ging ja sogar so weit, dass Volker Beck von den Grünen als Spitzenpolitiker auch noch drauf geprügelt hat ohne Ende und so zog sich das durch. Von diesem Moment Husky, in dem Moment muss ich dir leider sagen, da fehlt mir jedes Mitleid, zwei Wochen nach der RIA-Geschichte. Ja, denn warte, war Dietmars Leck-Tweet. Und genau so eine hirnlose Sache. Und dafür muss er eben jetzt leiden, lernen durch Schmerzen. Ja, ich kann ja deinen Unmut verstehen. Ich möchte da Dietmar und sein Verhalten auch gar nicht belobigen. Es geht mir nur darum, dass in dem Moment wurde er abgeschossen. Das war eindeutig und es hat kaum Solidarität erfahren. Ist kein Vorwand im Landesvorstand. Nochmal, nur, wenn der Landesvorstand dann schon sowas raushaut, dann muss auf jeden Fall die Fraktion was Positives hinterher schießen. Was ist aber auch heute passiert, ist es überhaupt nichts positiv gesehen. Man hat gesehen, dass es Ressentiments gegenüber Dietmar gibt innerhalb dieser Veranstaltung heute. Man hat gesehen, dass Dietmar absolut auf dem Zahnfleisch gekrochen ist. Man hat dann noch gesehen, dass andere 20 Piraten, ich weiß gar nicht, wer es war, auch noch eine völlig undifferenzierte Aussage zum Thema Israel- und Palästina-Konflikt tätigt. Und weiterhin steht Dietmar völlig isoliert da. Wenn es unser Ziel ist, Dietmar zu isolieren, weil er für uns nicht tragbar, haltbar oder sonst was ist, dann ist das in Ordnung. Dann muss man das aber offen kommunizieren. Mir fehlt einfach nur der Rückhalt von ihm. Und er hat alles getan, was wir von ihm gefordert haben. Vielleicht nicht so, wie wir es schön gefunden haben, aber die Entschuldigung kam und auch die zweite Entschuldigung kam und dennoch hat sich bis jetzt noch niemand ihm öffentlich, also als Landesvorstand oder als 20 Piraten ihm öffentlich den Rücken gedeckt. Und das fehlt mir total. Kann man mich mittlerweile verstehen? Ja. Das ist schön. Dann würde ich da gerne gerade mal eben aufgreifen. Ja, interessante Worte. Ich glaube, André ist richtig, Husky, ne? Wenn ich Richtig im Kopf habe. Ja. Aber das ein oder andere kann ich natürlich so nicht dastehen lassen. Also ich war ja heute dabei, ich glaube Tobias zu dem Zeitpunkt auch noch, der wird das möglicherweise bestätigen können. Also zum einen in der Fraktionssitzung hat fast jeder in seinen Wortbeiträgen zu diesem Thema ganz deutlich gemacht, dass niemand von uns glaubt, dass Dietmar da wirklich in irgendeiner Form antisemitische Äußerungen nach außen tragen wollte oder gar solche Gedanken tatsächlich mit sich trägt. Das zum einen. Zum anderen, du hast jetzt gerade auch noch zuletzt gesagt, es hätte niemand jetzt irgendwie dann nochmal auf seine zweite Entschuldigung reagiert, auch das ist nicht richtig. Ich persönlich, da ich zum Beispiel einer derjenigen bin, die ihn ja heute noch überhaupt dazu gebracht haben, in der Fraktionssitzung sich dazu zu äußern, er wollte sich ja erst gar nicht äußern, ich hatte ja dann eben nochmal nachgefragt, ich war vorhin persönlich bei ihm und habe mich natürlich dafür bedankt für die Richtigstellung, die wir jetzt im Nachhinein haben. Und zum Zweiten, es haben sich einige der 20 Piraten mittlerweile auch auf unserer öffentlichen Mailingliste entsprechend auch deutlich positioniert und ihm auch da deutlich gesagt, dass diese Stellungnahme jetzt richtig ist und ebenfalls dafür gedankt. Also ganz so ist es nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt nochmal als 20 Piraten, also als Fraktion, nochmal irgendwo ein Statement rausgeben müssen. Das ist, glaube ich, nicht erforderlich. Achso, eins habe ich noch vergessen, wenn ich da noch eben darf, wo ihr euch jetzt gerade über die Pressemitteilung des Landesverbandes unterhalten habt. Wir haben als Fraktion, wir haben ja Ihnen schon in unserem Statement, ich war in einem Statement nicht beteiligt, nichtsdestotrotz, ich finde dieses Statement okay. Wir haben da ja schon ganz klar unterstellt, dass wir davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich einfach nur um Versehen handeln kann und um Missverständnis. Und haben ihm da zum einen natürlich die Türe offen gelassen, durch dieses Statement Montagmorgen, sich eben selber entsprechend erklären zu können, und haben das auch relativ bewusst, sage ich jetzt einfach mal, gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ihn da wirklich irgendwie im luftleeren Raum haben hängen lassen. Ja, haben wir eine kurze Rückfrage. Findest du nicht, dass es ein Unterschied ist, ob man was auf der 20-Piraten-Mailingliste äußert oder ob man da eine offizielle Stellungnahme zu abgibt? Ja, klar ist das ein Unterschied, aber ich sehe jetzt wirklich nicht keinen Grund, nochmal eine Stellungnahme abzugeben, weil eigentlich ist alles gesagt. Also wir haben ein Statement Montagmorgen abgegeben, haben gesagt, hey, wir Piraten, wir 20 Piraten haben nichts mit diesem Thema zu tun, also was Antisemitismus und weiter angeht, und sehen eben Dietmar in der Pflicht, sich da eben entsprechend zu erklären. Das ist jetzt mittlerweile im zweiten Lauf mal gut geworden. Insofern wird da ein rundes Bild raus. Also das sehe ich jetzt zumindest so. Aber wenn ihr das anders seht, nehme ich das gerne mit in die Fraktion. Also Daniel, ich sehe das wirklich ein bisschen anders. Ich muss fairerweise sagen, was du gerade gesagt hast zum Thema mit der 20 Piraten, das finde ich auch in Ordnung. Das erste Statement vom 19. November fand ich völlig in Ordnung, weil dort klar gesagt wurde, dass die Piraten und die Fraktion, und da ist ja der Dietmar inkludiert, sich ganz klar gegen Antisemitismus stellen und Rassismus und Diskriminierung. So, super. Da ist auch Dietmar mit im Board, anders wie es meine Kritik beim Landesvorstand war. Aber... Stopp. Die Piratenpartei und deren Mitglieder, da ist er auch involviert. Ja. Ja, ich meine, wenn du das so wichtigst, dann kann ich das, mache ich das jetzt auch. Ja, okay. Aber wie dem auch sei, am 19. Hat er ja auch gleichzeitig noch seine, und das war das der Wortlaut, der innerhalb der Fraktion versprobelte Aussage, Gerichtssprech wurde es genannt, gebracht. Gut, okay. Das heißt, am 19. war ja eigentlich das Thema mehr oder weniger durch. Das heißt, der Tweet wurde geschrieben am Sonntag, das war scheiße. Alle haben sich dazu geäußert, dass es scheiße war. Und sogar er hat sich dazu geäußert, dass es scheiße war. Okay, gut. Dann kommt zur Fraktionssitzung und dort wird ihm quasi, ich benutze das böse Wort Tribunal, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber wird ihm quasi nochmal so ein kleines Tribunal da gemacht, wo er sich sozusagen rechtfertigen muss. Er hat im ersten Moment gesagt, er möchte sich nicht rechtfertigen. Da wurde noch zweimal nachgefragt, bis er sich gerechtfertigt hat. Und dann kam ja der eigentliche Skandal aus meiner Sicht, zumindest aus meiner piratigen Sicht, dass dann gesagt wurde von, ich glaube, Jens heißt der, bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall wurde er gesagt. Ingo. Entschuldigung, danke. Von Ingo. Auf die Frage, wie hast du das jetzt gemeint, Ingo, sollen wir keine Interviews mehr führen, hat er darum gebeten, kurz mal die Sitzung auf intransparent zu stellen und den Stream auszumachen. So. Und als der Stream wieder anging, hat keiner mehr irgendwas zu dem Thema gesagt. Das heißt, es hinterließ den Eindruck, als ob es interne Absprachen gegeben hat, wie auch immer die gelaufen sind und jetzt das Thema vom Tisch ist. Und das fand ich nicht ganz gelungen. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass noch eine öffentliche Stellungnahme kommt, und da möchte ich dem Floco Joe zustimmen. Ich lese die 20 Piratenliste nicht, weil ich andere Listen habe, aber auf dem Blog hätte ich drauf geguckt. Und da hätte ich schön gefunden, wenn die 20 Piraten dann nochmal eine abschließende Stellungnahme gemacht hätten und das auch als Abschluss hätten stehen lassen. Okay, ich will auf eine Sache ganz kurz eingehen. Der nicht öffentliche Teil, 3 Minuten waren es, glaube ich. Also A, ich habe dagegen gestimmt, gegen diesen nicht öffentlichen Teil, wie 6 andere Fraktionsmitglieder auch. In diesen 3 Minuten gab es eine Ansprache von Ingo, von unserem Pressesprecher. Übrigens die Nachfrage nach der Aussage bezüglich Interviews und so weiter, die kam von mir. Die habe ich auch nach diesem nicht öffentlichen Teil nochmal wiederholt. Also in diesem nicht öffentlichen Teil hat Ingo lediglich eine Ansprache gehalten, dass wir uns eben dessen bewusst sein müssen, dass das Ding da gerade öffentlich passiert. Und ich glaube, Achim hat es ja eben schon gesagt, also sind ja innerhalb dieser Aussprache auch durchaus, ich sage jetzt mal vorsichtig, noch weitere sehr unglückliche Äußerungen dann auch gefallen. Das wollte aber Ingo, nicht nur von Dietmar, oder? Ist das deine Einschätzung? Nein, nicht nur von Dietmar. Okay. Also Dietmar, wie gesagt, hat sich ja erst sowieso sehr zurückgehalten. Da haben noch ein, zwei andere sehr dumme Aussagen gemacht. Und das wollte Ingo einfach in Erinnerung bringen. Da gab es keinerlei Absprache. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ja bewusst nach dem nicht öffentlichen Teil meine Frage gegenüber Ingo dann auch nochmal wiederholt. Und wir haben im öffentlichen Teil auch das nochmal beantwortet, wo Ingo das dann auch, ich sag mal, die Fraktionsversammlung verdient mal beim Rausgehen. Der hatte einen anderweitigen Termin, gesagt hat, er wird dazu Interviews geben, wenn er eben gefragt wird. Und wir dann letzten Endes auch beschlossen haben, nur gut, dann gibt's halt eben Interviews. Und das war in der Tat dann das Ende der Diskussion. Es stand auch niemand mehr auf Rednerliste, auch schon vor Beginn dieses sehr kurzen, nicht öffentlichen Teils übrigens nicht mehr. Es sah trotzdem unglaublich doof aus. Entschuldigung. Also, ganz ohne Scheiß. Du weißt ja, du warst ja im Chat und im Stream auch mit dabei, dass der nicht öffentliche Part wurde eben mit 9-7 Stimmen und einer Enthaltung. Also ganz klar, ich habe mich dagegen ausgesprochen. Ich meine auch nur, nimm das ruhig nochmal mit. Ich meine, ich hab's ja in den Chat reingeschrieben. Ich habe vorher gesagt, der Ingo sagt jetzt was und danach wird nicht mehr darüber diskutiert. Das habe ich vorher schon in den Chat geschrieben und genauso ist es passiert. Und das kann jeder, der auch nur so ein bisschen was von sowas versteht, kann das vorher ahnen oder kann das vorher sagen. Und jeder sieht da, aha, wir würgen das jetzt ab sozusagen, zumindest so aus. Ingo wirkt das jetzt ab. Sagt jetzt nichts mehr dazu, seid vorsichtig, seid intransparent, alles gut. Und also, Entschuldigung, aber das ist genau das, was wir nicht machen wollten. Ja, ich verstehe die Wirkung absolut. Das sieht wieder so aus wie den Etablierten. Ich verstehe die Wirkung absolut und das ist ja auch eben der Grund, wieso ich mit einigen anderen halt eben dagegen gestimmt habe. Aber sei euch an der Stelle aber einfach versichert. Also es gab keine Ansage. Das würde auch bei uns nicht funktionieren, dass Ingo jetzt irgendwo gesagt hat, hey, wir bürgen das jetzt hier ab und machen das irgendwie anders. Ja, also das gab es definitiv nicht. Ingo hat wirklich nur nochmal gesagt, dass sich ganz viele Medien eben für den Stream angesagt haben. Deutschlandfunk war live mit in der Sitzung mit dabei und hat die komplette Sitzung auch nochmal separat mitgeschnitten, um daraus einen Bericht zu stricken. Also er hat wirklich nur das in Erinnerung gebracht. Vor dem Hintergrund eben, dass davor ein paar, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, unglückliche Äußerungen gefallen sind. Ja, da gebe ich dir ja recht. Aber der Knackpunkt ist, wenn du die Sitzung verfolgst, ich meine, du bist da involviert, für dich sieht das noch eine Nummer anders aus, das verstehe ich auch. Ist auch gar keine Kritik an dich. Aber ich, der die Sitzung als externer und unemotionaler mir angeguckt habe, das mit dem Ingo ging ja schon ein bisschen früher los, nämlich als der arme Extra-Tobi bei euch reinkam. Und da hat der Ingo auch das Gespräch und auch am Ende die Entscheidung relativ zügig in eine gewisse Richtung gelenkt, die ihm genehm war. Das ist ja per se nichts Schlimmes. Nur wenn der nächste Topic, oder das war dann in dem Fall der übernächste Topic, wieder genauso abläuft, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dieses Gefühl, das haben die Leute, wenn sie diesen Stream gesehen haben. Ich habe mich mit 3, 4, 5 Leuten unterhalten, die hatten alle dieses Gefühl. Das wirkte ganz, ganz bescheiden. Und selbst wenn die mitstreamen und ihr das vorher wisst, ja, dann muss man eben auf die Intelligenz der 20 Piraten bauen, dass eben keiner da so einen dusseligen Mist von sich lässt. Und wenn sie es tun, dann so what, dann müssen sie eben auch die Konsequenzen tragen. Denn der Dietmar muss da auch die Konsequenzen tragen und trägt sie ja wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage und Wochen. Und also das passt ja nicht, wirklich nicht. Also ich bin gerade dazugekommen und mein Thema ist jetzt auch wirklich nebensächlich von heute gewesen. Und ich hatte mit Ingo auch sicherlich noch eine gereifte Diskussion danach, aber ich muss trotzdem mal eben sagen, Ingo hat nicht eine Diskussion abgewürgt in dem Moment. Ich weiß nicht, wie es außen angekommen ist, aber das muss man der Fairness halber einfach sagen. Nee, das war, also was das liegt, aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Was die Geschichte anging, das wirkte eher so, als ob da 3 oder 4 Fraktionsmitglieder, aber dann auch inklusive Ingo, im Geschenk nicht annehmen wollten. Man hat ja jetzt keine Zeit, aber ich wollte jetzt einfach nur sagen, nicht pauschal, dass wir auf Ingo liegen lassen, deswegen wollte ich das jetzt sagen. Ich wollte jetzt auch nicht auf das Thema die Diskussion lenken. Ich wollte nur sagen, der Ingo kann man an anderer Baustelle, vielleicht beim nächsten Mal erzähle ich nochmal eben, worüber wir gesprochen haben, das ist ja kein Geheimnis, aber zumindest war es nicht, dass er das abwürgen wollte, er hatte da ein paar andere Gedanken, die ich an anderer Stelle gerne mal eben erzähle. Lass uns das auch einfach als Thema für nächste Woche irgendwie festhalten. Mach ich dann gerne. Husky, vielleicht mal als Info an dich, also es hat, weiß ich nicht, was in den Medien so im letzten halben Jahr passiert ist, ich sag jetzt mal so um die 10 Dinge gegeben, die jetzt irgendwo zwischen Minigate und aufgebauschtem Gate und wirklichen Gate waren oder lagen. Nur 10? Ja, also die jetzt in der Öffentlichkeit angekommen sind. Ich kann mich da nur an wirklich zwei Situationen erinnern, wo sich sowohl Landesverband als auch Fraktion beziehungsweise 0,5-Fraktion gegen einzelne Personen gestellt haben. Das war jetzt die Geschichte mit Dietmar und das war die Geschichte mit der Anzeige. Die Sache mit Birgit jetzt letzter Woche, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das will ich jetzt auch hier gar nicht diskutieren, das ist fraktionsintern. Es gab nichts anderes gegeben. Es hat also wirklich auch nur die eine andere Situation gegeben, als da zwei Fraktionsmitglieder unabgesprochen mit anderen und gegen eigene Ratschläge, also die sie selbst an uns gegeben haben, da so einen Alleingang gestartet haben. Und es hat halt diese Geschichte gegeben und da muss ich jetzt einfach nochmal wiederholen. Ich habe am Montagmorgen ja auch überlegt. Jetzt kommt hinzu, man steht da am Montag dann auch etwas unter Zeitdruck. Nicht nur, weil die Medien was wollen. Also die Ersten hat schon angerufen und haben gefragt, wie ist das hier mit, gibt es schon Statements vom Vorstand? Da habe ich gesagt, wir basteln dran. Ich sitze gerade mit zwei Vorstandsmitgliedern zusammen, aber haben Sie bitte Verständnis dafür, wir sind alle Ehrenamtler. Nummer zwei, wenn du die Leute dann auch nicht ans Telefon kriegst, mit denen du eigentlich direkt sprechen möchtest, was willst du dann machen? Irgendwann sagst du, okay, ich beurteile das jetzt. Und ich habe das zum Beispiel auch genauso beurteilt, wie Christi das beurteilt hat. Hab allerdings auch dann halt noch meinen privaten Blog hinterhergeschoben, weil ich halt diese Aussage von Dietmar unglaublich dumm fand. Aber nicht antisemitisch und dass da aber jetzt so ein Fass aufgemacht wird in Richtung antisemitische Äußerungen, das war mir auch am Montagmorgen schon klar. Das hätten wir auch nie verhindern können. Ja, nein, du hast völlig recht. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Jetzt geht es im Prinzip nur darum, wie geht's weiter. Rückwirkend können wir eh nichts mehr verändern. Und ich hatte gestern Abend den Eindruck und auch ein bisschen die Sorge, dass dieses Thema dazu genutzt wird, um Schnellschüsse zu machen, um sich ein bisschen zu positionieren. Also ich hatte das auch der Chrissy in ihrer Sprechstunde gesagt. Ich hatte schon den Eindruck, dass es ein, zwei Vorstandsmitglieder geben könnte oder vielleicht sogar gibt, die auch sich mit dem Gedanken getragen haben, ein Parteiausschlussverfahren zu machen. Wäre das passiert und wäre das publik geworden, wäre das auf jeden Fall ein GAU gewesen. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Sorge, nachdem ich die Sitzung der 20 Piraten mir angeguckt habe, dass da möglicherweise der Dietmar noch rechtliche Schritte folgen lässt. Das wäre auch ein GAU. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Allerbeste für uns wäre, wenn wir dieses Zeichen so schnell wie möglich so klein kochen und das gar nicht mehr aufpoppen lassen. Es ist alles gesagt. Wir haben uns klar distanziert von Antisemitismus, von Rassismus und allem möglichen Schnickschnack. Das ist völlig klar. Da gibt es nichts dran zu deuten. Wir haben auch mehr oder weniger jetzt klar gemacht, insbesondere Dietmar durch seine Entschuldigung, dass auch er persönlich da mit in keinster Weise involviert. Und das wäre mir wichtig, dass wir jetzt keine Schnellschüsse mehr machen und dass über diese Wege verstärkt wird. Ich ja doch mal ausnahmsweise eine Lanze für unseren Vorstand brechen. Ne? Denn bei aller Liebe, aber dass von denen irgendeiner wegen sowas zu einem Puff schreitet, Da muss sie echt keine Sorgen machen, glaube ich. Das war gestern ziemlich eng. Also ich meine, wenn Chrissy ehrlich ist, kann sie doch bestimmt sagen, dass sie zumindest nachgedacht hat. Also ich werde dem Dietmar für sowas keinen Puff geben oder einleiten oder was auch immer, weil also das die Chance verdient, sich zu rechtfertigen. Das hat Dietmar getan. Und bevor sowas nicht passiert, mache ich gar nichts. Also das mir jetzt unterstellen zu wollen, finde ich schon ein bisschen traurig. Das war eine Unterstellung. Das war, wie du auch gestern in deiner Sprechstunde ja gesagt hast, mit Sicherheit im Kopf irgendwo eine Möglichkeit, dass er sich entschuldigt hat und dass das alles gelaufen ist, ist ja schön und gut. Aber also das Gefühl kam wirklich rüber, ohne Flachs. Also paffen tun wir so schnell niemanden, das dürfte dir bereits bewusst sein. Und wie ich gestern sagte, wir haben einen nicht öffentlichen Teil und da werden wir einige Äußerungen, die diese Woche über sämtliche Mailinglisten unter anderem gegangen sind und auch sowas sicherlich besprechen. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, Dietmar zu paffen. Tut mir leid, da darf ich dich enttäuschen. Siehst du, wenn ich mal Chrissy dran gedacht hat. Also, können wir das Thema jetzt beerdigen. Auf einer leicht humoristischen Note, trotz allem noch. Also ich will eins noch ganz kurz ergänzen, weil Andreas ja auch gerade gesagt hat, ich gehe davon aus, dass die Aussage vom Dietmar während der Fraktionssitzung heute von wegen rechtlicher Schritte und so weiter, also A, habe ich es nur so verstanden, dass er eben die Landtagspräsidentin und eben die anderen Fraktionen meint, was als persönliche Bemerkung relativ weit gegriffen war, aber okay. so wie ich ihn vorhin verstanden habe, ist er davon auch weg. Er wird noch ein Gespräch suchen mit der Landtagspräsidentin und ja, da wird man dann sehen, was da rauskommt. Das liegt nicht in meiner Hand. Jetzt habe ich aber trotzdem noch zwei Fragen. Frage 1, was mir also wieder tierisch auf den Sack gegangen ist, dass also auch Parteimitglieder wieder auf, auch NRW-Mitglieder auf diesen Antisemitismuszug gestiegen sind. Allerdings kam da das Kreuzfeuer mehr aus Richtung Berlin in diesem Fall. Nummer 2, es hat ja heute noch eine weitere Äußerung gegeben, also mindestens eine, die dann auch in den Medien übrigens aufgetaucht ist heute, also zumindest in der Welt. Ich will nur darauf hinweisen, also was diese zweite Geschichte angeht. Du meinst jetzt mit der zweiten Geschichte, die vom Dänebot, oder? Ja. Ja, ich habe ja, den Link gerade mal gepastet. Das ist ja eine der Äußerungen, die ich jetzt eben angesprochen habe, die halt mindestens unglücklich waren. Und ich glaube, das ist jetzt recht euphemistisch gesagt. Das wird vermutlich noch weitere Kreise dann ziehen. Also ich bin sehr gespannt für euch auch als Information. Also dieses Thema steht für morgen ja, wie schon angekündigt war, auch im Ältestenrat. Ja, nicht auf der Tagesordnung, aber es wird im Punkt verschieben, das wird besprochen werden. Wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, muss man dann tatsächlich mal morgen sehen, was da so die anderen Fraktionen sagen. Ich glaube, das letzte Statement jetzt von Dietmar, dass man damit ganz gut leben kann und das Ding auch wirklich beenden kann. Aber da weiß ich halt jetzt nicht, wie tief da die anderen auch irgendwie beißen wollen und irgendwie weitermachen wollen. Daniel, deine persönliche Einschätzung würde mich noch in einem Punkt interessieren. Und zwar ging heute über Twitter vom Schmidt-Lab und vom Tarzun eine mehr als, ich würde es mal böse sagen, also mehr als böse Zitiererei aus dem Protokoll los. Gibt es da irgendwie einen direkten Draht nach Berlin, beziehungsweise gibt es da nochmal eine Art Aussprache oder was auch immer? Weil ganz ehrlich, also dass Berlin so eine Scheiße da twittert, das ging auch überhaupt gar nicht. Was haben die denn gesagt? Ja, also Tarzun hat sich halt auf das Protokoll bezogen, beziehungsweise auf das Pad von der Fraktionssitzung und hat halt mehrfach geschrieben, das geht ja. Also erstmal fing er an mit halt, an welchen Stellen man sich Popcorn zu nehmen hat und sich darüber lustig machen kann. Ging halt um die Dietmar-Geschichte. Dann hat er halt Sachen zitiert und meinte, das ging halt gar nicht. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, wenn Dietmar von hinten Quatsch postet. Nee, das ist gar nicht hilfreich. Das ist nicht nur Berlin, das Problem ist, dass Tarzun am Montag auch mehrfach zitiert wurde. Also Tarzun ist nicht Berlin, Tarzun ist der Bundesvorstand. Ja, dann ist es eben Tarzun und Berlin und auch ein paar andere Leute. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Also das ist eben so ein Punkt, den ich letzte Woche da schon zum Beispiel in meinem Blogbeitrag ja auch angesprochen hatte. Das ist eine typische Piratenreaktion. Mal ganz davon ab, dass ich die Berliner Nummer jetzt sehr, sehr strange finde, die letzte Woche noch sagen, hey, wie könnt ihr denn bei Ria irgendwie auch nur annähernd das Ganze kritisieren, dass die irgendwas twittert? Und jetzt bei Dietmar, sag ich mal, sollen wir mindestens steinigen, teeren und federn? Das finde ich, also die Brücke finde ich schon relativ krass. Also ich kann es nicht verhindern, dass die Berliner das machen. Also vielleicht wird sich das ein oder andere Gespräch jetzt am Bundesparteitag irgendwo dann auch ergeben. Die Berliner sind ja auch nicht so ganz unschuldig. Also da hatten wir ja auch schon schöne Vergleiche, gerade in unserem Wahlkampf dann auch von Martin Delius seinerzeit. Hey, alles gut. Ja, Frage von mir mal an die Runde. Was machen wir als Landesverband nächstes Mal anders, wenn wir was anders machen? Wenn es ein nächstes Mal gibt, was ich überhaupt nicht annehme. Also ich fände das gut, wie der Ingo vorgeschlagen hat, dass wir irgendwie nochmal mit ihm Rücksprache halten, damit wir gegebenenfalls was zusammen dazu machen können. Positiv fand ich halt, dass wir relativ schnell damit draußen waren und ich denke, wenn wir jetzt noch viel Rücksprache gehalten hätten, dann wäre es wesentlich später rausgekommen. Also dass das flott ging, war dann halt jetzt unser Trumpf. Aber generell glaube ich, wenn man sowas gemeinsam rausbringt, dann ist es vielleicht stimmiger. Also ich persönlich möchte loben, dass es sehr, sehr schnell eine Reaktion gab, dass diese Reaktion sehr, sehr kurz ausgefallen ist, dass es keinerlei Spielraum in der Aussage gab und kein Geschwurbel. Das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass unsere Leute mehr in Schutz genommen werden. Das habe ich ja vorhin ein paar Mal ausgeführt, im Sinne der Solidarität, dass man Leuten einfach erstmal den Rücken stärkt, gerade bei solchen Äußerungen, wo allen klar ist, das ist eher dumm gelaufen als alles andere. Und wenn man sich mit der Causa Dietmar beschäftigt hätte und auf einige Leute gehört hätte, hätte man das, was Chrissy ja gemeint hat, vielleicht trotzdem deutlich machen können, dass er kein Antisemit ist, denn damit hat er sich ja in der Partei schon deutlich profiliert. Ich erinnere nur an das Parteiausschussverfahren in Bielefeld, wo er kräftig bei ihr unterstützt hat. Also da links hier PR02 hat es ja gerade vom Tatsun dann nochmal reingeschrieben in den Chat. Also wie du es machst, ist es halt eben falsch. Und natürlich ist das Zitat ja in unserem Statement hier, also von wegen, das kann nur ein Missverständnis sein. Aber da steht ja zum Beispiel nicht, dass das nicht eine Kritik ist. Ich finde es aber auch schwierig, was du sagst, sich jetzt da wirklich komplett hinterzustellen. Dafür hat Dietmar leider Gottes auch am Sonntag außerordentlich falsch reagiert. Also ich weiß von mindestens zwei MDL, die ihm sehr kurz nach seinem Tweet eine DM geschickt haben und halt gebeten haben, Mensch, da hast du Mist gebaut und ja, greif jetzt nicht an und hol jetzt nicht die volle Keule raus, wenn du da jetzt ein bisschen Kritik hast. Aber er hat halt eben darauf nicht reagiert und hat eben so reagiert, wie er es Sonntag getan hat. Meine nächste Frage geht in Richtung Piratenfolklore. Ich möchte doch mal, dass mir mal kurz erklärt, was es in dem Zusammenhang bedeutet, wenn unsere Presseerklärung und die der Fraktion charakterisiert wird mit, da habt ihr aber einen Lessmann gebaut. Ein was? Einen Lessmann. Ah. Alles Lessmann. Ja, ich weiß wohl, wer das ist. Ich weiß aber nicht, was der gemacht hat, was damit gemeint ist, inwiefern das vergleichbar ist. Das Einzige, was mir bei dem jetzt einfällt, ist, ja, das war der gar nicht, das war Seitix. Das ist schon so lange her, der ist ja nicht mal in der SG-Presse drin. Auf was kam denn da diese, dieser Tweet, war das, oder was? Ja, die Lotterleben hatte das. Und zwar hatte die getwittert, die Öffentlichkeitsarbeit NRW baut einen Lessmann und verwies dann auf die Stellungnahme aber des Fraktionspressesprechers. Dann habe ich ihr das erklärt, dass wir mit der AGÖA nichts mit der Fraktionspressearbeit erstmal primär so zu tun haben, sondern dass das der Ingo war. Und dann habe ich ihr unseren verlinkt, den Achim da online gestellt hat, und dann meinte sie, wäre auch so ein Lessmann. Wahrscheinlich hat der mal irgendwann irgendwo einen mehr oder weniger Antisemiten auch geschützt. Also um ehrlich zu sein, ich habe, als ich das gesehen habe am Sonntag, den Kopf vergraben in den Händen und den nicht mehr rausgelassen. Das ist ja nun mal so, das ist halt blöd gelaufen. Ich glaube nicht, dass wir viel anders hätten reagieren können. Allerdings, wenn der Tarsun das so rausarbeitet, wie er das da rausarbeitet, und er nimmt das natürlich alles sehr, sehr wörtlich und so, dann kann man ihm nicht ganz widersprechen. Das liegt halt auch daran, dass die Mitteilung, die jetzt am, wann war das, Donnerstag oder Freitag kam, die im Prinzip so auf Ria ja eingehauen hat, das ist natürlich auch ziemlich dämlich, sag ich mal. Ganz kurz, der entscheidende Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, was du gesagt hast, ist auch einen Antisemiten. Ich hoffe, das hast du nicht so gemeint und ich glaube auch, das hast du nicht so gemeint, aber das ist eben genau das, was ich vorhin meinte. Der Eindruck wird erweckt und er wird nicht explizit ausgeräumt. Mit dem Wort auch einen, ja, ja, ziehst du ihn mit rein. Ich weiß, du meinst das nicht so und dass du das auch anders weißt und alles, das ist mir völlig klar. Ich will damit nur sagen, das ist eben genau diese sprachliche Problematik und ja, deswegen ist es manchmal besser, einmal klarzustellen, er ist es nicht, ausruf Zeichen und gut ist. Na, ich glaube, das war jetzt die ironisierte Version, ja. So, dass ich, sorry. Dass sich aber dieser in Anführungsstrichen einen Lessmann bauen dann eher darauf bezieht, dass wir es noch zu viel relativiert haben. Weil das alles, was in dem ersten Statement ja drin steht, von der Fraktion, ist ja, es ist völlig abwegig, Partei und Fraktion der Piraten mit Antisemitismus vorzuwerfen. Und auch da ist der Dietmar ja eindeutig Teil dessen. Ja, das fand ich auch eine ganz unterhaltsame Argumentation. Dass wenn man in der Fraktion ist, dass man ja dann gar nicht antisemitisch sein kann, weil das ist ja in unserer Satzung verankert. So, also das, so las ich das irgendwie, das ich wusste ja, was gemeint ist, aber das fand ich dann schon eine interessante Argumentation. Aber es ist dann auch nicht hilfreich, wenn ich zum Beispiel dann lesen muss, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, du warst es nicht, hoffe ich zumindest, dass dann Piraten twittern von wegen, nur weil es in der Satzung steht, muss es ja nicht wahr sein. Und es ist völlig klar, was da für ein Bezug wiedergezogen wird und manchmal ist ja auch mal was lustig, aber in dem Fall ist das nicht mehr lustig. Und wenn dieser Makel an ihm haften bleibt, ich kenne ihn jetzt in dem Sinne persönlich nicht und ich weiß nicht, ob das netter ist oder nicht, ob sympathisch oder nicht, aber wenn der Makler an ihm haften bleibt, hat er echt die Arschkarte für mehrere Jahre gezogen und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Aber mit einer Nicht-Distanzierung am Anfang, sondern einer Inschutznahme, hast du den Makel wieder an allem hängen. Und wieso das ist das große Problem, weil es so ist, weil es so abgenommen wird von außen. Das ist wenn ja du sagst, der Tweet war scheiße, gut, scheiße ist ein schlechtes Wort, das kannst ja, du natürlich mal umbauen, halt, wie gesagt, aber der Mensch ist kein Antisemit, ist das doch eine saubere Nummer. Da können wir nichts gegen tun, Aski. Da können wir absolut nichts machen. Das ist seine Nummer. Ich habe letztens wieder eine Doku gesehen mit Martin Delius, ne, und der kann nur mit großen Augen in die Kamera gucken und sagen, ich habe mal einmal nebenher in einem eigentlich sehr privaten Gespräch off the record gesagt, ne, diesen Vergleich mit dem Wachstum der NSDAP. Ich wusste in derselben Sekunde, es war totale Scheiße, aber es war eben die Merlin-Teile vom Spiegel und die hat mich das nicht vergessen lassen. Und seither muss ich bei jedem Auftritt, egal wo ich hinkomme, immer und immer wieder dazu Stellung beziehen. Und wenn es was völlig Irrelevantes ist, so läuft die Geschichte, so wird sie jetzt laufen und wir können da nichts dran ändern. Das ist die Konsequenz, die er tragen muss, da gebe ich dir völlig recht. Aber Martin Delius wurde von allen Seiten nach dieser Äußerung sofort in Schutz genommen. Es wurde sofort klar gestellt, dass das völlig abwegig war. Er hat sich auch relativ zügig entschuldigt und wir haben auf dem nächsten, was weiß ich was, das war Landes- oder Bundesparteitag, uns auch nochmal ganz klar dagegen ausgesprochen. Das heißt, er hatte damals die Solidarität und den Rückhalt innerhalb der Gruppierung und das fehlt mir bei Dietmar nicht. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, ob Dietmar alles dafür getan hat, dass er diesen Rückhalt auch hätte haben müssen. Da gehen ja die Meinungen auseinander. Also da muss ich ganz klar sagen, ich unterscheide zwischen den beiden Personen sehr deutlich. Also ich würde gerne nochmal wiederholen, wenn Dietmar so eine Äußerung tätigt und er nimmt sie nicht zurück oder sagt es nicht direkt, obwohl man sieht, dass er immer noch damit beschäftigt ist und er bekommt dieses Feedback, dann nehme ich einfach meine Partei in Schutz. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass da eine ehrliche Entschuldigung kommt und die nicht schwadroniert ist, dann kann ich auch Dietmar wieder in Schutz nehmen. Aber ich kann, also ich mache das als Vorstand, muss ich abwägen. Entweder ich schreibe das jetzt so, dass ich eventuell jemanden schütze, von bei dem ich mir aufgrund seiner nicht getätigten Entschuldigung nicht sicher bin, oder ich sage halt das, was wir geschrieben haben. Frau Chrissy, entschuldige bitte, ich bin auch deine Partei, ja, und in dubio pro reo und ich kann jetzt noch 10 andere Gründe bringen, warum man jemanden nicht erstmal zum Abschuss freistellen muss. Das war wirklich nicht nötig. Man hätte ihn wirklich, ich sage ja nicht, dass man schreiben hätte müssen, von wegen alles, was geschrieben wird, stimmt nicht, er ist ein cooler Typ. Das meine ich damit ja gar nicht. Aber ein Satz einfach nur dazu. Oder wie es hier drin steht, Piraten und auch Dietmar als Beispiel hätte völlig ausgereicht. So ist er isoliert gewesen, stand außen vor und wurde abgeschossen. Und das muss man, die Reaktion, die darauf gekommen sind, muss man auch auf den LV-Artikel natürlich beziehen und die Solidarität fehlte und ihr habt alle über ihn gesprochen und keiner mit ihm, auch bei Twitter. Ihr könnt eure Timelines euch gerne nochmal angucken. Da steht immer nur was über die Causa, aber niemand hat etwas Positives zu ihm gesagt als Person und trotzdem kann man die Causa verurteilen. Also ja, es gab ich kann aber auch positive. In der Form nichts Positives dann zu Dietmar sagen, wenn ich ihm sage, bist du dir sicher, dass du das so meinst und es kommt keine Reaktion und stattdessen verteidigt er das noch und ja. So. Ja, aber Dietmar hat doch in dem Moment überhaupt gar nicht verstanden, das unterstelle ich ihm jetzt mal böserweise, er hat doch gar nicht verstanden, dass Leute das so sehen können. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe mir das durchgelesen und mir war nicht klar, dass jemand, der klar denkt, daraus einen antisemitischen Zusammenhang zaubert. Dass das passiert ist, okay, aber dann kam ja auch die Entschuldigung. Aber in den ersten Momenten... Entschuldigung. Alleine. Der hat noch ein viel größeres Problem. Aski, der hat den Tweet am Sonntagmittag losgelassen und es hat bis Sonntagabend ohne Ende Reaktionen darauf gegeben. Ja. Ja. Und alleine jüdischer Friedhof ist etwas Antisemitisches in dem Zusammenhang, wenn das da so auftaucht. Alleine der Begriff jüdischer Friedhof schon. Aber jetzt lass uns nicht darüber diskutieren, ob irgendwas antisemitisch ist oder nicht, weil dann diskutieren wir wieder bis zum Ende, weil ich bin der Meinung, das ist, dieser Tweet ist es nicht, aber das ist, steht auch, habe ich eingangs schon gesagt, ich rede darüber, wie gehe ich mit einer Person um, die irgendwo, der was passiert ist, so wie ich es geschrieben habe. Vielleicht war es ja auch wirklich aus einer emotionalen Situation heraus. Ich kann mir das gut vorstellen. Weil er stand da ja wohl offensichtlich auch und stelle dann irgendwann über Stunden später in regelmäßigen Abständen fest, aha, irgendwie scheinen 1000 Leute das nicht so gut zu finden, was ich geschrieben habe und reagiere dann eher patzig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Also ich bin dafür bekannt, auf Tacheles zu reden. Die Stellungnahme, die er zuerst abgegeben hat, war genau die, die ich von ihm vermutet habe. Aber Achim, ganz kurz, wenn du das jetzt so darstellst, dann sagst du ja quasi aus deiner Sicht, nur rein aus deiner Sicht gesprochen, war das kein antisemitisches Posting, das akzeptiere ich, aber dann wäre doch die Aussage in dem Text, Dietmar ist kein Antisemit, für dich ja durchaus möglich gewesen. Ja, da gebe ich dir recht. Die habe ich aber nur in einem persönlichen Blog verhostet, da gebe ich dir recht. Dafür bin ich dir auch dankbar übrigens, dass das geschrieben wurde. Also. Wir müssen uns mal eine Sache klar machen. Nicht jeder, der sich irgendwelche antisemitischen Ressentiments irgendwie bedient, ist Antisemit, sondern er hat irgendwelche Gedanken, irgendwelche Prägungen, die wir alle haben. Alle haben alltagssexistische, alltagsrassistische Prägungen. Da kann sich niemand von frei sprechen. Das haben wir alle. Wir können es meistens und hoffentlich immer irgendwie beherrschen, aber wir tun es nicht immer. Wenn man den Tweet liest, kann man ihn so verstehen, dass man das einerseits Holocaust, auf der anderen Seite das, was da gerade im Gazastreifen passiert, miteinander verbunden werden. Wird das verbunden, ist es antisemitisch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist dann einfach so. Ob er das so gemeint hat oder nicht, ist eine andere Frage. Das hat er dann heute hoffentlich jetzt beantwortet. Er hat es nicht so gemeint. Und dann ist auch gut. Du hast Problem recht, ist, ohne Wenn und Aber, dass der einzige Knackpunkt an der Nummer ist, dass andere Parteien das gegen uns verwenden. Und das heißt, was Chrissy völlig zu Recht gesagt hat, der Schutz der eigenen Partei bezieht damit auch den Schutz von Dietmar mit ein. Denn, wie zum Beispiel die Grünen getwittert haben, haben die das eiskalt und völlig bewusst und ganz hinterhältig und hinterfotzig, haben die das ausgenutzt, um uns einen rüberzubügeln. Also, wenn ich mir angucke, wie die Spitzenpolitik der Grünen dieses Posting verwurstet haben, das sind alles Politikprofis, ja? Ja, ist doch völlig klar, Mensch, herzlichen Dank, das war ein Elfmeter ohne Torwart. Und wenn er sowas verteilt, dann fehlt mir jedes Mitleid. Er soll mal seine Birne einschalten, bevor er twittert. Es geht ja nicht um Mitleid, es geht um Solidarität. Husky, es war auch kein zum Abschluss freigeben. Weder das, was die Fraktion noch das, was der Landesverband geschrieben hat, ist in irgendeiner Weise ein zum Abschluss freigeben. Das empfinde ich auch so. Ja, und es gab einige Tweets, die waren zum Abschluss freigeben und zum Abschluss auffordern. Und die kamen aus Berlin und aus einer anderen Ecke noch. Aber da, glaube ich, müssen wir auch nicht drauf eingehen. Ich habe auch nicht sämtliche Tweets aus dem Internet gelesen. Du hast aber recht, die kamen auch von in der Partei, aber nicht vom Landesverband von uns und auch nicht von der Fraktion. Ja, das ist kein bewusstes zum Abschluss freigeben, bei ignorieren ist akzeptieren. Und dadurch, dass es ignoriert wurde, ihn persönlich zu nennen und auch ihn persönlich in Schutz zu nehmen, wurde akzeptiert, dass andere Leute ihn kaputt schießen und zumindest anschießen. Ich glaube, es ist auch in der politischen und in der journalistischen Welt klar, dass das hier nicht darauf hinweisen, kein Ignorieren ist und kein zum Abschluss freigeben ist, sondern ein nicht den Eindruck Erweckens des Relativieren-Wollens. Sehe ich auch so, und ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der vielleicht dann aus dem Kontext der letzten 6 Monate verständlich wird. Ich bin heute irgendwo, ich weiß gar nicht, wo, ich glaube Frankfurter Rundschau, bin ich auch mal zitiert worden mit den Worten, einige der MDLs sind sich ihrer Außenwirkung offensichtlich immer noch nicht im Klaren, und das ist ein Satz, zu dem stehe ich auch, und offensichtlich hilft es bei manchen Leuten manchmal wirklich nur noch zu sagen, okay, da ist die Sackgasse, renn rein, hau dir die Birne blutig. Ein passendes Schlusswort. Ich bitte darum, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen. Darf ich mal ganz kurz eben stören, Radbert? Ich habe dir was in Chat geschrieben, wegen Bali. Hast du es gesehen? Wo jetzt? Im Mumble oder im Pad? Nee, hier im Mumble-Chat. Bali ist ab. Oh, dann ist alles klar. Gut, hat sich erledigt. Und ich danke dir, dass du zum nächsten Tagesordnungspunkt rübergehen möchtest und wollte einfach nur fragen, worum geht's denn eigentlich? Ich meine, ich höre nur Diskussion und keine, was wollen wir erreichen jetzt damit? Also ich habe da schon was mitgenommen raus. Also ich habe auch was mitgenommen aus dem, was Husky sagt, und ich mache mir da auch meine Gedanken zu. Ich sehe das in diesem speziellen Fall anders. Ich glaube, ich hätte mit den Informationen vom Montagmorgen, würde ich jetzt immer noch so reagieren. Aber grundsätzlich hast du recht, ja. Gut, dann finde ich die Anregung, zum nächsten Tagesordnungspunkt rüberzugehen, wenn mir denn jemand mal das Pad geben würde. Steht immer im Titel des Channels. Ich weiß. So, nächstes Thema, Webseite, Next Steps, Patrick oder Uwe? Ich habe ein paar Next Steps reingeschrieben. Was als nächstes, ich sag mal, drauf muss, ist bei der BPT noch ein Link dazu, einfach die Infos zu meiner Zagen auch dann mit einem Link zu dem Kandidatenportal, was angeschaltet wurde, und die Personenprofile wieder mit den Bildern rein. Ich denke, ich finde mit dem Paki einen neuen Termin auch für, ich glaube, er ist auch schon da, ne? Oder ist er? Nee, er ist wieder raus, oder? Patrick? Nee. Denn letzte Woche hat das nicht so richtig geklappt. Habt ihr noch Punkte, die noch dazu sollten? Ihr scheint da offensichtlich freie Hand zu haben. Ja. Ja. Schade. Also wir können. Ist gut so. Ja, nee, wir können auch gut sicher noch den einen oder anderen gebrauchen, der da mit ein bisschen dabei ist. Auch hin und wieder schaut, wie sieht's aus? Gibt's da noch irgendwo Sachen, die haken? Und immer kurz irgendwie eine Mail mal schicken. Um welche Seite geht's genau? Um die NRW-Seite, die NRW-Webseite. Ja, also wenn du irgendwie sagst, da soll mal jemand ordentlich drüber klicken, ich mache sowas immer ganz gerne. Also mit Fehler finden und so. Okay, also ich sag mal, wenn wir die nächsten Sachen reingebaut haben, dann schicke ich nochmal eine Mail rum und pack's auf die ÖA-Liste, dass jeder mal klicken kann. Das wäre doch nett. Klingt gut. Frage habe ich zu dem Kandidatenportal. Da hat es so ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben heute. Kann vielleicht am besten der Fullerin beantworten? Ja, es gibt da ein paar unterschiedliche Ansichten über das Verhältnis zu Datenschutz und Öffentlichkeit. Und auch, wie genau Öffentlichkeit sein muss, wie barrierefrei und so. Also eine Anregung von mir, da das ja unter anderem, also erstmal, ich habe kurz reingeguckt, also der Aufbau gefällt mir schon mal ganz gut, da das ja unter anderem aus dem Umstand entstanden ist, dass das Wiki für den einen oder anderen wirklich eine Hürde ist, ist das gut. Was mir nicht gefällt ist, dass da möglicherweise dann ich jedem Journalisten erklären muss, er muss sich da erst anmelden. Also das mit dem Anmelden ist mir auch unangenehm aufgestoßen. Also ich gibt's da irgendwie die Möglichkeit, also ich frage jetzt erst nochmal an dich, was für Datenschutzprobleme siehst du da? Also, um das mal ganz klar zu sagen, wir werden 5 Leute vielleicht ins Parlament schicken, vielleicht 40 auf eine Liste schreiben und ungefähr 100 Leute stehen da drauf, die sich zum Horst machen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, diese, solange sie ihre Kandidatur nicht tatsächlich angetreten haben, und das tun sie in dem Moment, wo sie sich beim Wahlleiter für die Wahl anmelden, mehr in der Öffentlichkeit blamieren, als es unbedingt notwendig ist. Und solange jeder seine Kandidatur wieder zurückziehen kann, wenn er merkt, dass er sich zum Horst macht, muss man nicht auf immer und ewig an Google und sonst was mit Klarnamen und allen möglichen biografischen Daten, die die Leute da öffentlich machen, das an die Öffentlichkeit rausgeben. Und die Hürde, sich mit Hilfe einer E-Mail-Adresse anzumelden, ist nicht so hoch und auch anonym genug. Jeder kann sich einen GMX-Account oder sonst wo holen, um sich da mal eben anzumelden. Das ist es alles nicht. Und sobald die Leute tatsächlich gewählt werden oder auf der Versammlung tatsächlich ihre Kandidatur antreten, kann man die das tun, auch entsprechend öffentlich machen. Da habe ich kein Problem dann mehr damit. Nee, tut mir leid. Das sehe ich kategorisch anders. Erstens ist es das gute Recht eines jeden Menschen, sich nach Kräften zum Horst zu machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Zum Zweiten, wollen diese Leute, dass wir sie wählen, und dann will ich vorher alles wissen über die. Aber alles, was ich irgendwie in Erfahrung bringen kann, und zwar möglichst rechtzeitig, und ich will, dass alle anderen, die da wählen, dazu auch die Chance haben. Natürlich, das kann doch jeder. Er muss sich doch nur mit seiner E-Mail-Adresse... Wenn ich noch nicht mal deinen Namen kenne... Natürlich steht doch im Kandidatenprofil deren Namen. Was glaubst du denn? Es geht nur darum, dass du dich anmelden musst und dann kannst du alles sehen. Und wenn du, was weiß ich, beim Wiki eine Frage stellen willst, dann musst du dich auch anmelden. Und wenn du bei Formspring eine Frage stellen willst, dann musst du dich da anmelden. Das Einzige, was hier ein bisschen eine größere Hürde ist, dass du dich auch anmelden musst, wenn du diese ganzen Details tatsächlich ansehen willst. Aber du kriegst alle zu sehen. Ich verstehe nicht, wo der Unterschied zur jetzigen, vielleicht bin ich blöd, aber wo ist der Unterschied zur jetzigen Kandidatenliste oder Bewerber? Die jetzige Datenliste wird von Google gescannt, von anderen Bots ausgewertet, in der Wayback-Maschine noch 50 Jahre aufgehoben. Das muss nicht sein. Halte ich für vollkommenen Blödsinn. Wir sind eine Datenschutzpartei und in den Datenschutzrichtlinien steht, dass man Daten nicht länger aufhebt, als sie notwendig sind. Sie sind in dem Moment nicht mehr notwendig, wo diese Wahl vorbei ist, dann kann man alle Daten, dann muss man eigentlich entsprechend den Datenschutzrichtlinien alle Informationen löschen, von denen, die nicht gewählt worden sind. Ich finde die Argumentation vom Fullerin erstmal sehr gut, hat mir auch überzeugt, als ich die Mail gesehen habe. Ich habe nur noch eine Verständnisfrage, weil es steht ja explizit drin, dass man sich als Mitglied der Piratenpartei mit seiner Piratenmail anmelden muss. Und ich habe jetzt bisher meine Piratenmail nicht genutzt, sondern nur meine persönliche Mailadresse und habe jetzt so das Gefühl, nachdem was ich da gelesen habe, ich kann da nur so als externer Zuschauer reingehen. Und das war so zumindest in der Darstellung etwas missverständlich, wenn es nicht so ist, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Nur wenn du ein Kandidatenprofil anlegen willst, musst du mit deiner NRW-Adresse reingehen. Okay, dann habe ich das falsch verstanden, danke. Und meines Wissens ist zweites Ziel auch, das oder zweite Nutzung dieser Daten auch, dass die quasi direkt genommen werden für die Technik während des EPTs, um die Leute dann in Anführungsstrichen an die Wand zu werfen und auch den Namen und gegebenenfalls Nick von der Person während der Vorstellung dann auch so zu haben, automatisch das von den Leuten eingegeben wurde und auch gleichzeitig die Wahlzettel und etc. und Reihenfolge dann damit erstellt werden kann. Ist das richtig? Ja, die Informationen werden direkt an den Wahlleiter weitergegeben und für die Beamer-Projektion in der Halle benutzt. Das heißt, wir haben dann zwei Listen. Die eine, die jetzt schon existiert, wo dann auch die Unterstützer Unterschriften drunter sind und eine zweite Liste für die AV Pampa. Nein, das wird jetzt dieses Portal, ist eigentlich das offizielle Portal und das, was vorher schon da war, war quasi eine Interimslösung, die eben schnell gemacht worden ist für alle die, die schon auch in der Öffentlichkeit diskutieren wollten. Also jetzt dieses Portal, was Fullerin jetzt vorgestellt hat, ist das offizielle Portal für die Bewerbungen eben für die AV Pampa. Ich habe mich angemeldet mit meiner Piratenparteiadresse. Und dann stand da, ich kriegte eine Mail, aber ich habe bisher noch keine gekriegt. Ich finde das merkwürdig, aber nicht ausgeschlossen. Ich kann veranlassen, dass erneut eine zugestellt wird. Also ich habe mich jetzt gerade angemeldet und die Mail ist sofort zurückgekommen. Es kann vielleicht sein, dass in deiner Mailflut du das übersehen hast. Ich habe einen anderen Verdacht. Ich habe schon von 3 Leuten gehört, dass sie hinterher im Spamfilter gefunden haben. Also der Titel, der zurückkommt, beginnt mit LPT-Tool. Wenn du das in der Sortierung, in der alphabetische mit LPT-Tool. Suche. So, ich habe jetzt eine kurze technische Frage. Ich habe gerade gehört, zwischendrin, man soll sich da mit seiner Piratenpartei-Adresse anmelden. Das habe ich nicht getan und das hat trotzdem funktioniert. Nee, ich hatte das jetzt richtig verstanden. Dieses mit der Piratenpartei-Adresse ist nur, wenn du dein Profil anlegen willst als Kandidat. Also wenn du sozusagen kandidieren willst, dann brauchst du diese Adresse. Wenn du sonst mitmachen willst, brauchst du sie nicht. Okay, und dann zum Zweiten. Diese Geschichte mit dem Datenschutz überzeugt mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Stimme ich zu, mich auch nicht. Wir können gerne mal die Datenschutzgesetze rauskramen und die im Gesetzestext nachlesen. Im Prinzip steht da drin, dass man die Daten so wenig wie möglich und nur so lange wie nötig aufhebt. Ja, aber das tun wir in dem Moment, wo wir dann zum Beispiel alle Profile löschen, wenn die Aufstellungsversammlung vorbei ist. Und wenn Google die länger behält, ist das nicht unser, sondern Googles Problem. Also ich sehe das Datenschutzproblem sehe ich durchaus, aber wenn sich jemand als Kandidat aufstellen lassen möchte, dann macht er sich so oder so nackig, auf Deutsch gesagt, im Netz, weil er steht mit seinem vollen Namen da und von daher weiß ich nicht, wie wir da datenschutzrechtlich noch in irgendeiner Form hinterherkommen wollen. Wer sich im Kandidatenportal einträgt, wird erstmal nur von den Leuten gesehen, die sich dort angemeldet haben. Das werden vielleicht 6.000 nordrhein-westfälische Piraten und ein paar Bürger und vielleicht noch ein paar Journalisten sein. Aber wenn nicht einer von denen die Daten rauskopiert, werden sie woanders nicht auftauchen. Ja, aber wenn ich als Kandidat, also jetzt nur mal als Frage, wenn ich als Kandidat auftauche, dann tauche ich nach draußen auch auf als Kandidat für die Bürger und für die Menschen. Bandi, ist dir zum Beispiel klar, dass in dem Moment, wo du als auf der Liste steht, darf dich dein Arbeitgeber nicht mehr kündigen. Wenn er Wind bekommt, dass du auf die Liste möchtest, darf er dich aber vielleicht noch unter einem Vorwand rausschmeißen. Es ist im elementaren Interesse von allen Leuten, die sich da auf die Liste schreiben, dass sie die Kontrolle darüber einigermaßen behalten, wem sie sagen, dass sie über eine Kandidatur nachdenken. Und richtig Kandidat, und das muss man vielleicht auch, kann man da auch anderer Meinung sein, ist man erst, wenn man sich beim Wahlleiter zur Wahl anmeldet. Also ich denke auch, dass das ein ganz vernünftiges Argument ist, weil speziell, wenn man die Aufstellungsversammlungen jetzt auch der anderen Länder ein bisschen Revue passieren lässt, da waren viele auch durchaus sehr junge Kandidaten, die einfach so gesagt haben, ähnlich wie bei Facebook, ich kandidiere jetzt mal und ich gehe da auf die Bühne. Und es gibt auch bei uns mit Sicherheit Leute, die eben auch relativ naiv sagen, ich kandidiere jetzt mal und stelle mich in das Portal und diskutiere da ein bisschen mit, und die stellen dann genauso wie der gute Jonas, den ich dafür auch gelobt habe, fest, dass ihre Lebenserfahrung doch nicht ausreicht, und haben vielleicht da ein paar Dinge reingeschrieben, die sie nachher bereuen. Und dann ist das tatsächlich schon eine Hilfe, wenn wir als die erfahrenen Piraten und auch Datenschützer ihnen helfen, eben damit nicht auf immer einen Fehler gemacht zu haben, den man ihnen dann auch 5 oder 10 Jahre später noch unter die Nase reibt, obwohl sie eben nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen erkannt haben, ich trete wieder nicht weiter an, weil ich habe erkannt, das ist doch eine Nummer zu groß, und ich bin da jetzt ein bisschen naiv reingegangen, ne? Kann ich nachvollziehen. Übrigens, Fullerin, ich habe im Spamfilter geguckt, nichts. Ich hatte das ja auch nachts gemacht und hatte sofort auf die E-Mail gewartet, und es ist wirklich nichts gekommen. Ja gut, das ist aber jetzt kein Problem, was wir hier lösen können. Kann ich kurz reingrätschen? Ach, morgen haben wir ja Vorstandssitzung. Willst du wegen Meld, Dingsda, Bumsda nicht einfach morgen in der Vorstandssitzung nochmal fragen? Denn ich glaube, das können dir Leute, die länger dabei sind, wie beispielsweise der Alex und der Carsten, besser beantworten als ich jetzt. Ja, wobei es weniger um Beantworten, sondern mehr um eine Absprache geht. Aber können wir machen, wenn es später geht, morgen Abend. Ab wann trefft ihr euch? Ja, wir haben wie immer so 20.30 Uhr Start, und das wird wahrscheinlich dann auch wieder bis so gegen 12 gehen, also. Okay. Super, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Gute Nacht! Ciao! Tschüss! Ja, du fragtest ja, Achim, eben, wie sieht das aus mit Journalisten, wenn die sich anmelden? Das ist eine Hürde. Das sehe ich auch, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob die sehr hoch ist. Ich finde sie nicht sehr hoch. Wie ist es auf der Veranstaltung selber? Könnte man auf der Veranstaltung selber in dem Journalistenbereich das dann offen machen, dass die Leute sich nicht anmelden müssen für den Zeitpunkt dieser beiden Tage? Weil da wäre es wirklich, glaube ich, Hürde, wenn dort Leute vor Ort sind und drauf gucken wollen. Also vor Ort hätte ich da eigentlich kaum ein Problem damit. Das müsste man mal gucken. Das ist sicherlich machbar. Sonst vielleicht eine Sache, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. Das System, ist das, ich sag mal, so weit zugänglich auch anderen aus der NRW-IT, dass falls da der oder die Entwickler aus irgendeinem Grund kurzfristig nicht irgendwie mal Zeit haben, da was dran zu machen oder zu schauen oder irgendwo irgendeinen Absturz zu beheben oder sowas, dass da auch irgendwo ein bisschen Redundanz da ist. Das wird man sicherlich bis dahin sicherstellen können. Weil sonst finde ich es nämlich eigentlich ganz gut, denn so Sachen wie hier diese ganzen Formspring-Geschichten und so, das hat mich schon beim letzten Mal genervt, dass man sich dann irgendwo bei irgendwelchen öffentlichen Portalen auch anmelden muss, wenn man da Fragen stellen will, weil Leute das halt verlinkt hatten. Und ich könnte mir auch vorstellen, für Kandidaten ist es auch nicht so schlecht, weil halt dadurch auch ein bisschen vielleicht die Verpflichtung genommen wird, auf irgendwie 18.000 verschiedenen Portalen irgendwo Antworten zu geben. Ich meine, im Endeffekt kannst du es nie ausschließen, dass auch woanders über einen anderen Kanal eine Frage reinkommt, und man wird die sicher dann auch beantworten müssen als Kandidat. Aber so ist es natürlich schon ein bisschen kanalisierter. Also ich finde es nicht so schlecht. Ja, lass uns das mit der Öffentlichkeit oder Nicht-Öffentlichkeit mal vertagen. Also ich bin da jetzt auch keiner, der das kategorisch ablehnt. Ich kenne halt meine Pappenheimer, und ich musste also, um nur ein Beispiel zu bringen, eine relativ einfache ergoogelbare Telefonnummer zum Thema FlauschCon. Das hat mich 15 Sekunden gekostet, hat also ein Journalist auch nicht hingekriegt. Und ich sehe da Probleme bei den Journalisten. Aber gut, ist hoffentlich angekommen und vielleicht wird es berücksichtigt, aber wir müssen das jetzt nicht totdiskutieren. Also ich habe mich jetzt gerade parallel angemeldet und das war wirklich eine Sache von wenigen Sekunden. Und Harald, du kennst Leute nicht, die nicht mit Computern umgehen können. Okay, okay. Alles klar. Ich kann sagen, es haben sich ungefähr 140 Leute inzwischen angemeldet und für 5 war es eine nahezu unüberwindbare Hürde. Also 5 Journalisten waren bisher dabei. Einige davon wollen auf die Kandidatenliste. Okay. Entschuldigung, ich lache. Okay, dann machen wir einen Haken hinter das Thema jetzt, ja? Oder ist da jetzt noch Gesprächsbedarf? Nein. Okay, nächstes Thema, Bundespressetreffen. Gibt es da noch irgendwas zu sagen oder zu organisieren oder läuft das alles im Moment? Also da gab es ja noch eine vakante Geschichte mit dem Referenten. Vielleicht sagt Uwe da jetzt nochmal irgendwas zu. Genau, da habe ich auch noch kein neues Feedback, ob da jetzt jemand anders kommt. Und sonst sehe ich da keine Probleme. Außerdem sehen wir ja auch nochmal oder viele Leute nochmal direkt schon am Freitag beziehungsweise dann Samstag, Sonntag. Und ich denke, da kann man vor Ort auch nochmal eine Menge absprechen jetzt auf dem BPT, um dann für das Wochenende danach dann auch sicherzustellen, dass dann alles soweit geklärt ist. Das Einzige, ich dachte, die Vorstandssitzung wäre am Donnerstag und ist noch offen, weil ich halt auch dieses Feedback noch nicht hatte, der gegebenenfalls Kosten für den letzten Referenten noch einen Finanzantrag ja zu stellen an den Vorstand. Den werde ich dann trotzdem morgen stellen und dann müssen die den halt, falls sie ihn nicht mehr mit reinnehmen wollen, weil es zu spät ist, fristlich oder so, dann halt per Umlaufbeschluss einen Tag später irgendwie machen oder sowas. Also so wie ich das verstanden habe, tritt da ja irgendwie die Ehefrau und eine Mitarbeiterin oder Kollegin an von diesem Dr. Salber und die wollen, glaube ich, keine Kohle haben dafür. Nicht, aber ich dachte, ein Ersatz für die Große, die irgendwo ausgefallen war, in Richtung Krisen-PR oder sowas. Aber vielleicht rufe ich dazu einfach die Anita auch morgen nochmal an. Also da habe ich mit Anita telefoniert. Da sind wir so verblieben, dass wir also jetzt nicht mehr groß suchen. Es sei denn, uns fällt uns jemand vor die Füße und da auf unsere Schwarmintelligenz hoffen. Also ich hatte mit ihr dann so vereinbart zum Beispiel, dass ich 3 so Krisen aus NRW mal nehme und dass wir die dann auch mal einfach zerpflücken. Weil das ist nämlich, das hatte ich Anita auch gesagt, ich sehe das große Problem bei Krisen-PR darin, dass alle die in dem Bereich referieren, keine Ahnung davon haben, wie es ist, mit einem völlig transparenten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die sind alle nur normale Unternehmen gewöhnt. Das ist auch richtig. Also ich denke, wir können da auch viel schon kommunizieren aus eigener Erfahrung und auch tatsächlich viel in weniger einer Vortragsreihe erfahren, sondern mehr in einer echten Arbeitssitzung an konkreten Beispielen da zusammenarbeiten mit den anderen. Ich sag mal guten Abend, dann ein bisschen spät dran heute. Hi Patrick. Ja, insofern, sonst läuft es soweit und in dem Moment, wo irgendwo zusätzliche, ganz andere Hilfe notwendig wäre, wie gesagt, würde ich mich melden. Okay, dann nächstes Thema Social Media. Also da einfach nur mal ein Statusbericht. Also mir ist aufgefallen, es gibt wesentlich mehr Kommentare mittlerweile auf Facebook. Das kriege ich mit, weil ich halt immer eine E-Mail-Benachrichtigung bekomme dann. Ja, Steff macht das sehr gut, finde ich. Und ja, wir wechseln uns ganz gut ab, auch so thematisch. Das macht Spaß. Ein Hinweis noch, ich habe es also jetzt wieder geschafft, über TweetDeck auch Identica zu bedienen, also was den Piraten-NRW-Account angeht. Mhm. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt spontan nicht viel dazu ein. Und was ich begrüßen würde, wäre, wenn die sich also mit Facebook ein bisschen beschäftigen, vielleicht das dann auch mal für Twitter kurz machen können, aber so ein paar Eckzahlen regelmäßig zusammentragen. Ich habe keinen Twitter-Account, also den Zugang nicht. Ja, sonst mich einfach mal anhauen und sagen, hier, wir machen gerade wieder große Messungen und dann suche ich die aktuellen Follower beispielsweise heraus oder suche mal so von den letzten 10 Tweets die Retweets raus oder was auch immer an Zahlen benötigt wird. Ja, Statistik habe ich mal angefangen von Facebook, das ist aber noch in, ich sag mal, so einer eigenen Excel-Bastelphase. Ja, sobald ich ein bisschen mehr habe, würde ich einfach mal das draufsetzen und dann kann man da die nächsten Male mal drüber sprechen vielleicht. Okay, so, dann steht hier YouTube-Channel durch Vorstand bestätigen lassen. Ist der Bernd da? Der ist nicht da. Weiß einer, was da genau mit gemeint ist? Ja, ich glaube, durch den alten noch, ne? Ich glaube, er hat den YouTube-Channel, hat er mir irgendwann gesagt, ich weiß nicht, wo ich ihn gesehen habe, ich glaube in Bochum, dass er den hat, bekommen hat und Vimeo glaube ich noch nicht. Hier steht's in der Mail auf der Liste. Könnten wir den Vorstand bitten, den YouTube-Kanal offiziell zu bestätigen? Achso, das weiß ich nicht. Ich meinte, er hätte gesagt, er hätte den Zugang vom alten Vorstand bekommen. Irgendwie sowas. Muss ich nochmal fragen, wenn ich ihn sehe oder höre. Wir können naja auf die Leute vom Vorstand auch nochmal direkt zugehen. Dann tut das doch. Morgen Abend ist Vorstandssitzung, wie ich gerade erfahren habe. Weil, dann vielleicht auch mal kurz Fragen dazu, weil auf dem jetzigen Google Plus Account müsste man ja auch automatisch einen YouTube-Channel haben, ob man die nicht zusammenlegt. Ich kümmere mich drum morgen. Okay, Meltwater EchoBots verschoben. Als Hinweis für euch, Meltwater wird gekündigt. Die haben wir für ein Jahr gekauft damals. Wer das nachlesen will, gibt einen Vorstandsbeschluss vom 9. Februar, glaube ich, vom Anfang, also diesen Jahres. Kostete 4.000 Euro plus Märchensteuer. Wir nehmen jetzt EchoBot. Da hat sich der Engelbert hintergehängt. Der ist leider, wie gesagt, heute nicht da. Bei EchoBot, die haben jetzt auch nochmal angefragt. Da müssen wir dann jetzt irgendwann für Anfang nächsten Jahres was festzurren. Da ist übrigens auch der positive Nebeneffekt dann, dass wir das Ding auch wirklich dann als Feed auf der Webseite erhalten können. Weil die sich wohl auch mit der Süddeutschen geeinigt haben, hat er zumindest geschrieben. Von daher ist da jetzt das Problem nicht mehr da. So, lokale PM-Meldegesetz habe ich nicht geschrieben. Wer hat es geschrieben? Der soll mal eben kurz was dazu sagen. Das war ich, der Florian. Ja, also bei uns ist er ganz arbeitsfähig und da bräuchten wir vielleicht ein wenig Formulierungshilfe beziehungsweise jemanden, der das Ganze redigiert und vielleicht in die richtige Form bringt, weil da fehlen mir auch die nötigen Mittel. Wann sollen die raus? Och, also das hat jetzt nicht einen absoluten Zeitdruck, deswegen... Ich pack mir das mal irgendwie in den nächsten ein, zwei Tagen, kriegen wir es bestimmt hin. Supi, danke. Okay, dann Request-Tracker. Da gibt es vom Manfred eine Nachricht, von letzter Woche allerdings schon. Der hat also irgendwie von der AOK Info erhalten. Da geht es um diese Gesundheitsreport-Geschichte, dass er den wohl kriegt. Bis jetzt ist er aber offensichtlich noch nicht da. Dann gab es eine Interviewanfrage. Die ist, glaube ich, weitergeleitet worden. Ein Hinweis, Pressekonferenz, das ist von der LPK, die regelmäßigen Mails, die es gibt, zu einer Pressekonferenz, die morgen stattfindet. Frau Gödig und Herr Schulz, das Ticket kenne ich noch nicht. Ich kopiere es mal eben rein. Ja, bei der Gelegenheit können die anderen ja vielleicht noch mal kurz einen Blick ins Protokoll werfen. Ich war jetzt gerade ein ganz klein bisschen abgelenkt, ob ihr schon mal gewisse Dinge nachtragen wollt, beispielsweise was die Webseite betrifft, was ihr gerade beschlossen habt. Und dergleichen. Alles ist still. So, ich habe jetzt den Text da nochmal gelesen. Das geht als eigentlich an die Landtagspräsidentin. Warum auch immer das bei uns gelandet ist. Hans Zinker, Landtag NRW, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist der Pressesprecher im Landtag. Ist das eine Pressemitteilung, oder? Nee, das ist eine Art Leserbrief. Ein Bürgerbrief, oder wie man das sowas nennt. Ein Protestschreiben. Protestbrief. Vielleicht einfach antworten, dass das an eine andere Adresse gehen müsste. Ja, schick das mal. Also wenn das jetzt an uns gerichtet ist als Landesverband, schick es mal an die Pressestelle der Fraktion. Nee, es ist an die Frau Gödicke, also an die Landtagspräsidentin. Warum auch immer der das an uns geschickt hat. Ach so, an Frau Gödicke und Herr Schulz. Ja, über Herr Schulz. Also sie beklagt Frau Gödicke, der Schreiber klagt Frau Gödicke an, dass das einzig Skandalöse an ihrem Spruch in der Presse wohl war, dass sie das als Antisemitismus... Dann ist das eine Information an uns, im CC quasi. Es geht an Hans Zinkmann im Landtag, das ist wahrscheinlich ein Mitarbeiter dann dort von der Frau Gödicke. Das kann natürlich sein. Ja. Ja, dann ist das, nehmen wir das nur als Information auf. Ja. Und sind dann damit informiert, dass es einen Bürger gibt, der oder eine Bürgerin, die einen Bürger, der das gar nicht so schlimm fand vom Dietmar, richtig? Mhm. Okay, Haken hinter, wer es lesen will, soll es lesen. Also kannst du auch irgendwie den Channel eben einmal komplett reinposten. Ist schließlich öffentlich. Also den Inhalt. Muss jetzt nicht die Telefonnummer oder so dabei packen, aber den Inhalt des Textes. Nee, mach. Dann gibt es eine Anfrage von einem Kreisverband, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Die wollen eine Gegenstellung schreiben. Da geht es darum, dass die CDU als erste Partei Deutschlands ein Online-System zur Förderung der Mitgliederpartizipation ins Rennen bringt. Ich habe das auf der NRW-Liste vor einer Woche oder so gelesen, habe dann bei der RP gesehen, dass wir da erwähnt werden und habe das also einfach dann abgehakt, gedanklich. Fühlt sich da irgendeiner berufen, was zu tun? Nee. Sind die Härten der Piraten? Also ich finde, gut, das ist jetzt schon von Samstag, das ist ein bisschen spät natürlich jetzt darauf zu antworten, aber sollen sie einen Leserbrief schreiben und gut ist, ist meine Meinung. Ja. Und dann gibt es noch einen, den habe ich aber noch nicht gesehen, weil der erst heute Abend reingekommen ist, einen relativ interessanten Bericht, glaube ich zumindest, von jemandem, der für den WDR 5 arbeitet und gleichzeitig Mitglied in der Piratenpartei ist. Das ist das Ticket 69272, das letzte, was da steht. Den YouTube-Link habe ich da ebenfalls zugepackt. Wer sich das also gerne mal anhören möchte, soll es tun. Ich werde es mir auch nachher nochmal anhören und dann, weiß ich nicht, vielleicht ziehen wir da noch irgendwelche Schlüsse draus. Ich bin vorsichtig. Also das ist dieser The New Society-Typ aus Düsseldorf und der geht gar nicht. Wie kommt so einer dann zum WDR? Ist der wirklich beim WDR? Das bezweifle ich. Er schreibt. Also Oliver Hemmelmann? Nein. Nee, dieser Volker Axel. Axel von Jutta Zecker? Ja. Genau, der. Ach du liebe Güte. Das ist der absolute Megatroll, der Typ. Der ist beim WDR, das glaubst du selber nicht. Nein, der hat ein Radiointerview dem WDR gegeben, aber das geht um Israel und Palästina. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann Euros nach Athen. Habt ihr das Video gesehen? Mal angucken. Dann habe ich das beim Diagonallesen offensichtlich. Ja, stimmt. Er hat es geschickt formuliert, aber es steht hier wirklich mein heutiges Radiointerview im Rahmen des jeden Tag auf WDR 5 stattfindenden Tagesgesprächs. Wie haben die den denn ausgegraben? Also Tagesgespräch, auf der Kandidatenliste steht. Quatsch, bei Tagesgespräch habe ich auch öfter mal mitgemacht, da muss man einfach nur anrufen und wenn nicht genug andere anrufen, dann kommt man da einfach rein. Das ist kein Interview, was mit einem gemacht wird, sondern man ist dann einfach von außen anrufender Gast des Tagesgesprächs. Okay, ich erstelle gerade bei mir eine erschreckende Ahnungslosigkeit fest. Ich habe nicht wieder F5, ich merke das schon. Wobei, ich habe heute im WDR 5 einen Kommentar gehört, auch zu diesen Themen mit eben dem Israel-Tweet und RIA und so weiter. Und da war dann das Ende sehr interessant. Da sagte nämlich dieser Moderator-Kommentator, sagte dann, ja, eigentlich muss man den Piraten ja dankbar sein, dass sie damit eine gesellschaftliche Diskussion losgetreten oder begonnen haben. Aber die Piraten merken das ja gar nicht, da sie immer mit ihren internen Querelen beschäftigt sind oder sowas. Das war natürlich sozusagen, am Ende sozusagen ging es dann hoch, so muss man den Piraten dankbar sein. Und dann wurde es so richtig wieder in die Tonne gekloppt, weil die Piraten ja sozusagen immer nur mit internen Querelen zu tun haben. Ja, wobei ich glaube, da wird noch was kommen. Also ich glaube, dass sowohl die Zeit als auch die FAZ sich da noch irgendwas aufgespart haben. Weil die überraschend wenig bis jetzt über die letzten 8 Tage geschrieben haben. Also sollten wir uns aber auf alle Fälle mal anhören, Achim, denn hier auf Tube beschreibt er das, was er dort sagt, als in Anführungsstrichen meine Kritik an den Verhaltensweisen Israels im derzeitigen Palästina-Konflikt. Also nicht, dass das voll nach hinten losgeht, weil dann müssen wir uns gegebenenfalls da auch noch verhalten zu. Also Tagesgespräch kann man auf jeden Fall im Podcast hören. Das 7 Tage ist das für uns verfügbar. Ich meine sogar, das Tagesgespräch ist da länger drin, weil ich habe da bei unserem NRW-Wahlkampf auch mal, bin da durchgekommen als Direktkandidat, habe da irgendwie, glaube ich, fast 10 Minuten was erzählt und das war, glaube ich, Monate später noch abrufbar. Ja, und hier hat er es halt gepostet auf YouTube und quasi sich selbst und so eine Art Trailer davor gepackt, wo er dann halt selbst als Neupirat bezeichnet. Und könnt ihr den Link da mal schauen? Könnt ihr den Link vielleicht Chat reinpacken? Moment. Danke. Also, der Link zu seinem Profil auf dem im Wiki ging auch schon ein paar Mal hin und her über Twitter. Ja. Du hast ihn auch noch nie gesehen hier, oder, Patrick? Doch klar, der war jetzt bei 2 Infoständen dabei. Einmal zum Opt-out-Day und davor nochmal irgendwo. Und ich glaube bestimmt 5-6 Mal oder so jetzt auf dem Stammtisch auch, aber der fängt dann immer direkt an mit seinem New Society-Kram und da bin ich dann meistens gegangen. Okay, wundert mich, weil ich hatte das Gefühl, ich hätte den mal gesehen bei uns, aber ich habe mich nie mit dem unterhalten, seltsam. Sei froh. Also der ist so, an sich ist der harmlos, ja. Der ist total nett und lieb und ist auch nicht aufdringlich, aber er ist halt sehr penetrant in der Art und Weise, wie er im Netz halt unterwegs ist. Ich verwechsel den jetzt gerade, weil bei uns auf der Liste hat der ein einziges Mal irgendwo was geschrieben oder so. Naja. Auf der Mailingliste schreibt er so gut wie gar nichts. Er ist auch in keinem AK drin oder AG oder sowas. Vielleicht noch AK Soziales oder so, ich weiß es nicht. Ich höre mir das mal an, oder Uwe, hör du dir das mal an und dann ist gut. Machen wir einen Haken hinter. Ja, hör es mir an nachher. Wir haben Viertel nach elf. So, haben wir noch was? Ja, für mich kurze Information, weil ich ja später da war. Habt ihr über GEMA gesprochen, da gegebenenfalls noch eine neue PM zu machen, nochmal zum Aufwärmen? Ja, schreibt der Radbert jetzt gleich oder irgendjemand anders. Ich weiß gar nicht, wer sie jetzt genau schreibt. Pat ist auf dafür. Ich setze mich da zum Lektorieren möglicherweise auch noch eben mit dran. Auf jeden Fall morgen früh. Dann geht ihr morgen früh raus. Das war es schon von mir. Gut, dann schließe ich die Sitzung um 23.16 Uhr. Irgendeiner muss den Extra-Tobi kicken, wer Rechte hat. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.